Wer Gesetze macht, muss strenge, wer sie anwendet, milde walten lassen. Und damit herzlich willkommen, hallo zu den Weltraumaffen. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Also milde Würze, was? Also ich hätte auch noch einen zweiten Spruch. Was ist der Unterschied zwischen einem Tampon und Hip-Hop? Ja. Hip-Hop ist für den Arsch. Boah, das war, glaube ich. Das waren zwei sehr tiefe philosophische Konzepte, ja, auf jeden Fall. Ja, und damit auf Wiedersehen, schönen Sonntag. Das war die Welt drauf. So, ja. Sonntagabend, 18 Uhr. Oder, na, sei mal großzügig, sagen wir 18 Uhr. Ja, rund 18 Uhr. Brauchen noch mehr Länder ein ähnliches Gesetz? Zum Nein. OPEX, verrat doch nicht alles vorher. Also, sorry, okay. Ja, aber dieses World Economic Forum, ich meine, die wissen, wie das mit dem Geld ist, ne? Auf jeden Fall. Also, sonst würden die nicht ökonomisches Forum heißen. Und wenn da jetzt nicht noch andere Länder das machen, dann ist es ja gar nicht World. Also. Das Weltökumenische Forum. Genau. Das ist so ein Typ in Frankreich, wurde, weil er eine Frau hinterhergerufen hat, mit 300 Dollar Strafe bestraft. Ich finde das komisch, dass die Strafen in Frankreich in Dollar ausgezahlt werden. Ja, ne? Dollar 300 Euro stand da vor allen Dingen gerade. Stimmt, Dollar 300 Euro. Das kostet jetzt 380 Euro. Und bis zu 750 Euro. Aber so ist das halt eben mit den Weltökonomen, ne? Das ist ja, so ein... Wie beweist du das, dass jemand das gerufen hat? Dann brauchst du einen Zeugen. Und dann, also... Mehr als die Hälfte der französischen Frauen sagen, sie wurden schon mal... Was ist, wenn ich einer Frau hinterherrufe und sie hört okay, mich... Okay, er hat ja auf den Arsch gehauen. Okay, das geht nicht. Und das gehört auch bestraft. Aber... Ja, okay. Ach, okay, er hat eine Strafe für das auf den Arsch hauen und eine Strafe für die Belästigung erhalten. Insgesamt sind sie dann auf 353 gekommen. Ja, aber keine Ahnung, ins Gefängnis hier auf den Arsch hauen, weiß ich nicht, ob ich das richtig finde. Nee, er wird ja auch im Gefängnis auf den Arsch gehauen. Ja. Kommst du im Gefängnis. Aber eine Geldstrafe ist für auf den Arsch hauen völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Ja, auch. Ja, das ist auch okay, ja. Genau. Naja, nee, aber so einfach 300 Euro, Dollar, Euro für eine Frau hinterherrufen, das ist doch... Das ist aber ich meine, klar, man kann das auch mal von hinten in der Menge oder so, merkt man es vielleicht nicht, aber wenn jemand auf einen zukommt und will einen dann auf den Arsch hauen, das kann man irgendwie aber eigentlich auch mit. Alter, stell dir doch einfach mal vor, die Frau ist begeistert und ach, du heiratest die dann. Was das kostet. Ja. Da sind ja, 300 Dollar, Euro noch Pillepalle. Euro, Dollar. Ja, ich meine, so aus, von der Vorstellung her würde ich sagen, dann drehst du dich eben um und dann kannst du die Hand zum Beispiel, oder was, also überhaupt, wenn einem einer so nahe kommt, dann dreht man sich doch dahin oder nicht. Also, dann muss man schon ein bisschen abwesend sein, glaube ich. Naja, wenn jemand hinter dir hergeht und, hey, Süße. Je nachdem, wie voll das ist und so, kann das natürlich ein bisschen anders sein. Ja, aber als ob das Frauen auch nicht machen. Mich würde es interessieren, wenn die erste Frau dafür verurteilt wird. Also, keine Ahnung. So. Also mir ist das auch schon mit Frauen passiert, wo ich mir denke, hey, keine Ahnung, kein Bock, geh weg. Ich bin hier in der Bar, um zu trinken. Verpiss dich. Weißt du? Also, und ich mir dann auch denke, ja, dafür hätte ich auch zu irgendwem hinrennen können. Aber es macht wahrscheinlich am Ende wieder niemand. Mich natürlich eingeschlossen. Also ja, genau, das ist auch so eine Mentalität, irgendwie zum Rektor zu gehen oder so, ne? Beschwer mich jetzt. Ja. Und das Ding ist ja eigentlich so, dass das Argument davon, dass Frauen ja keine Macht hätten oder die Leute, die in der Macht sind, müssen irgendwie entmachtet werden und das muss alles aufgebrochen werden, so Machtstrukturen überwinden, ne? Ja, dann haben wir doch hier gerade eine Machtstruktur, die sich eingebürgert hat, so in die Mitte der Gesellschaft, ja? Und wer wird die jetzt abschaffen? Weißt du? Ja, weil das ist sonst auch wieder Unterdrückung. Also. Ist auch lustig, dass das World Economic Forum von Machtstrukturen spricht, die beseitigt werden müssen. Ja. Absolut. Nur halt lustig in dem schlechten Sinn. Ja, das ja ist wobei das halt auch passt, aber ich habe jetzt vergessen, das hier einzufügen. Es gab nämlich so eine kleine Kontroverse bei Massengeschmack TV zu dem Thema eigentlich ganz gut gepasst hat. Da wurde nämlich jetzt so ein Einspieler vom, ich glaube, Frühstücksfernsehen oder so, da behandelt von dem Herrn Krallmeier, und der meinte dann irgendwie so dazu: Ja, es sind ja zwei Männer, die sich über Sexismus unterhalten. Da ging es ums Oktoberfest und dass da Das halt kann einer jetzt jetzt schon wieder. verurteilt wurde zu eigentlich einer höheren Strafe, wie jemand vergleichsweise, was sie da gezeigt hatten, der eine Körperverletzung gemacht hat, halt eben bekommen hat. Und ja, für den Herrn Krallmeier war das nur so: Ja, guck mal, zwei Männer, zwei Männer. Ja, Und die aber auch unterhalten sich über wie der Sexismus. sich daran aufgehängt hat und Ja. sich darüber echauffiert hat. Anne Wiezorek könnte es kaum besser. Ja. Also wirklich Voll-Ally-Modus. Wobei das Ding ist ja auch, es ist ja relativ einfach. Du tust dann einfach nur hypomoralisch, oh mein Gott, wie können die nur und was nehmen die sich raus, wie können die nur darüber sprechen? Das sind ja eigentlich an sich richtig billige Argumente, die einfach nur Ja, so sag nur was. moraltriefend dir über die Lippen kommen, wo du wirklich kaum bis gar nicht nachdenken musst. Du machst es einfach nur schlimmer, wie es Ja, ist. vor allem, er ist der dritte weiße heterosexuelle Mann, der da mitsprechen will, weißt du? Muss nicht eine Frau dann kommen und diese Forderung stellen? Kann er das überhaupt machen? Oh. Also ich bin ja für die Frau Fremel, heißt sie, glaube ich, vom Novo Magazin, die auch so ein paar kritische Beiträge da geschrieben hat. Die kann er sich mal holen und die mal fragen. Das Dämliche ist ja, dass im Unterton immer mitschwingt, dass die richtigen Leute, die ideologisch zustimmen, ja, die sozusagen dieselbe ideologische Fahne mit sich rumtragen, ja, dass die Leute dann, wenn sie identitär mit reinpassen, also wenn es jetzt eine Frau ist, die einen Feminismus geil findet, ja, dann hat sie sofort einen Bonus, ne? Wenn es aber eine Frau ist, die eben dem Typen widerspricht und sagt, so, was soll denn das? So, Dann hat sie warum? keinen progressiven Stack, aber nur solange es sich die Ideologie erlauben kann, weil sie sich sonst nicht replizieren kann. Es geht absolut nicht um die Themen, die sie ansprechen, nur um das Denkmuster weiter zu verbreiten und eine größere Machtbasis zu erhalten und sich irgendwo reinzuklagen und in Gremien zu kommen. Der Rest ist einfach nur, ja, Rhetorik. Also. Aber hier, habt ihr gewusst, dass Frauen mehr verdienen als Männer, zumindest ganz oben? Ehrlich gesagt, ja, weil das Ja. kommt ab und zu vor, dass diese Meldung rumgeht und immer wieder heißt es dann erstaunt, stellen wir fest oder so. Ja. Und hier wird halt in dem Artikel drauf eingegangen, dass Frauen mehr verdienen, und dann heißt es hier, dann heißt es ja, dass die Quote funktioniert. So. Es ist halt, ich weiß nicht. Das Ding ist, natürlich funktioniert eine Quote, nur halt nicht in die Richtung, wie sich die Menschen das vorstellen, wenn du ein Gesetz machst. Quotieren tut das, aber es hat halt die Intention, die du hast, dass du mehr Frauen nach oben bringst. Das ist halt nicht unbedingt der Fall, also durch eine Quote. Es ist mehr noch so, dass die Frauen, die oben sind, das schwerer haben, weil dann ihre Leistung entwertet wird. Also. Ich bin eigentlich schon für eine Quote. Ich meine, ich positioniere mich meistens so dagegen, aber ich bin schon voll dafür. Nur soll sie nicht nach irgendwie Geschlecht gehen, sondern nur nach dem Kriterium, ob die Person fähig ist, das zu machen, was sie tun soll. Das verstehe ich nicht, Rubex. Meritokratiequote. Willst du jetzt, du willst also, dass nur 20% der Leute fähig sind, oder wie? Oder was? Wir müssen 20, ein Drittel des Betriebs muss unfähig sein, den Job zu machen, ja? Ja, meistens sind das ja so Sachen. Oder 50-50 meinetwegen. So kommt Ist OPEX an richtig und sagt so: ableistisch hier, Sind in ne? Ihrer Firma auch die Hälfte der Leute fähig? Dann sagen die eben: Weiß ich nicht. Fähig, Alter. Ja, aber naja. Ja, apropos fähig sein. Finde ich Sowas gab es gut. hier letzte Woche in Berlin. Ein Workshop zu toxischer Maskulinität vom He4She Symp. Symposium. Ja, Ja, wow. in Da steht dann ein Berlin. Typ da, der sich den ganzen Tag vorstellt, wie seine Freundin von einem anderen Mann gefickt wird und erzählt ja dann, dass seine Männlichkeit scheiße ist. Wow. Guck mal, was ist das für ein Raum? Alles Frauen und nur irgendwie, okay, drei Männer halt irgendwie. Da zwei sitzen, einer, ne, drei sitzen, einer Drei steht. Heizpläne haben sie eingekauft. Ja, weißt du, so, was ist hier los? Ja, Diversität kommt. Wo sind die Leute mit Rollstühlen, ja? Warum hält überhaupt ein Mann einen Vortrag über toxische Maskulinität? Das geht ja mal gar nicht. Seit wann sind denn die Täter die das Narrativ irgendwie verbreiten dürfen? Und sehr lustig finde ich auch, dass er oben im Tweet schreibt, dass der Mensch hier in seinem senfgelben Niki-Pulli den Saal rockt. Ja. Er rockt das mit seinem Vortrag zu seinem Workshop zu toxischer Maskulinität. Wie schlecht. Toxisches Maskulinität, das ist also einer, der sagt, ich habe Stereotype über das, was Männlichkeitsideale sein sollten, und die sind furchtbar und darüber spreche ich jetzt. Ja. Ich habe eine komische ideologische Brille auf und interpretiere alles um, was passiert. Gib mir Geld. Weißt du, so der erste Schritt zur Besserung ist Einsehen vom Problem, ja. Und damit möchte ich sagen, ich bin ein Mann. So, und alle klatschen, weißt du, so tapfer, so geil, wow, er hat es erfasst, ne? Das Lustige ist, wenn du mit Leuten Versuch machst, dass du denen Testosteron, also das Hormon, männliche Hormon gibst, dass die Menschen in Versuchsanreihen, in psychologischen, sich in einem Wettbewerb aggressiver darstellen, wenn sie wissen, dass sie Testosteron erhalten haben. Wenn sie allerdings Testosteron bekommen und glauben, dass es ein Placebo ist, stellt man ein verändertes Verhalten dar, was durch mehr faires Handeln gekennzeichnet ist im Vergleich zu einem Placebo. Das heißt, du hast ein Stereotyp im Kopf, was du glaubst, wie es ist. Dann hast du die tatsächliche Wirkung von dem Hormon und halt Leute, die Vorträge über toxische Maskulinität halten. Das sind also komische, fiese Menschenexperimente. Ey. Also willst du mir sagen, dass Männer die besseren Frauen sind? Mhm. Okay, gut. Na gut, dann hat mir das ja geklärt. Weißt du? Siehst du doch bei Caitlyn Jenner, Woman of the Year. Ja, genau. Meinst du nicht Bruce? Brucey? Ja, Caitlin, die gute Caitlin. Ich wüsste auch gerne mal, was diese Leute hier in dem Raum auf dem Bild so beruflich machen. Also ich wette, der größere Teil sind irgendwie mit Gender Studies oder Studenten oder Referendarinnen oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas mit Soziologie. Weißt du, würde ich behaupten. Und ich würde nicht mal so negativ rangehen. Ich würde schon den Leuten eingestehen und zugestehen und anrechnen, dass die irgendwie gern andere Perspektiven sehen möchten und sich weiterentwickeln. Und man kann ja immer was lernen. Aber das ist ein Kreiswichs. So. Die wollen da nichts lernen. Die wollen da, aber Predigt hören mit den richtigen Auszügen aus dem Evangelium und mehr wollen die nicht. Genau. Ja, ich weiß. Ja, aber die würden trotzdem für sich diese Idee im Kopf behalten. Weißt du, die würden sich selbst das als Fassade aufsetzen, weil das zu dem Paket von ich bin ein guter Mensch, ich kann das so gehört, ja. So mit anderen Positionen umgehen. Aber dann geht man nicht zu einem Raum rein, so zu einer Gruppe hin, ja, die dir das sagt, was du sowieso schon denkst. So, keine Ahnung. Wenn du in einem Raum bist und alle Leute sind irgendwie dümmer als du oder gleich schlauer, such dir einen anderen Raum, weißt du, so. Ja, weiß ich nicht, ob das auch so eine allgemein verbindliche Regel ist, die man aufstellen sollte. Einfach geht weg. Sucht euch immer einen anderen Raum, wenn die Leute gleich schlau sind. Ja, was ist das hier für ein Artikel? Das ist kein Artikel, das ist eine Tweetsammlung, weil irgendjemand bei der Huffington Post irgendwie geschrieben hat, dass die Männer in dem Büro der Huffington Post anscheinend den Frauen erlauben, dass sie mit Sachen nach ihnen werfen, wie er steht. Und die Frau Bassett findet das wohl ganz großartig. Mhm. Okay. Warum? Können sie ihr Fetisch nicht irgendwie zu Hause ausspielen in so den eigenen vier Wänden? Weißt du, und dann kommen wieder Leute an, die in der Zeitung hocken, die das Verhalten von Affen nachahmen und sagen, das ist progressiv. Weil das ist halt wortwörtlich das Verhalten von Affen nachahmen. Sachen dann aufeinander werfen. Ach ja, und dann meinte die Kommunikation. Noch, dass ihr irgendjemand angeboten hat, sie könnte seinen Kopf in die Toilette tun und das wäre der beste Tag ihres Lebens. Er würde sie sogar bezahlen. Oh. Kopf ins Klo, das ist nämlich wie ein Rokosi-Fredi. So. Apparently, this was how men at HuffPost demonstrated that they were allies in the feminist cause. Das Lustige ist ja, dass Frauen sowas am Mann ja gar nicht tatsächlich toll finden als Partner, sondern einfach nur dann Macht ausüben wollen und du dann über ideologische Beeinflussung jemand hast, der sich so benimmt, um zu zeigen, dass er sozusagen gehorcht, aber sozusagen eine Frau mit so einem Mann nicht wirklich was anfangen würde. Das ist halt das Geniale. Vor allem tut man ja auch die Frau dann so irgendwie verkindlichen, so, versteht ihr, wie ich das meine? So infantilisieren oder so, wie das heißt. Wenn man ihr dann sagt, ja, guck mal, so, du kannst das tun, was normalerweise ein No-Go ist, weil du eine Frau bist. Ja. So, und das bringt auch die Gesellschaft nicht näher zusammen. Das ist so, wenn das, wo bleibt dasselbe Ding für Kerle, weißt du? Wo sind die Frauen, die dann sagen, hey, yo, du kannst mich schon irgendwie mit dem Kopf ins Klo tunken, komm, los, so, mach mal, ja. Das wäre ja dann pervers, weißt du, das wäre ja dann Krach. Du kannst versuchen, mich mit dem Kopf ins Klo zu tunken, aber du musst das Echo aushalten, das ist gleich. Oh nein, nicht das Echo, nein. Aber nicht Catcallen, weil das kostet halber Dollar-Euro. Dollar-Euro, ja. Was ist denn das für ein tolles That Face, when you know the meaning of ally? Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was das die Leute sagen. Das ist bestimmt so ein tolles... Ally ist ein Codewort für Kack oder auch Hanerei im Deutschen. Sklave. Ja. Ich glaube, ach, das sind dann wahrscheinlich Leute, die es geantwortet haben. Die es retweetet haben. Ach du meine Güte. Solidarität kommt in vielen Formen. Männer, passt auf. Ja, also, Chromosomschäden kommen in vielen Formen. Diversität nennt sich das. These are not men. Those aren't real men. They've consented to drink and then they aren't men. Oh, es gibt wieder nur Polarisierung. Keiner, ja, aber der guck mal, es ist, sagt, ihr seid doof. Es ist genau wie OPEX sagt, du lässt der Frau Verhalten durchgehen, was sich bei einem Kind ankotzen würde. Also, und bei dem Kind bist du nicht ganz so böse, bei der Frau bist du nicht ganz so böse, weil die Person keine volle Verantwortung übernehmen kann. Das steht dahinter. Ja. Und weißt du, um da Sexismus dann zu sehen, da sind wir ja schon mit Feminismus irgendwie schon übers Ziel hinausgeschossen. Weißt du? Das gab es in der zweiten Welle. Im Feminismus gab es so ein Ding von, ja, hier, Frauen wollen genau dieselbe Verantwortung übernehmen können wie Männer auch. So. Und jetzt ist es so, nee, irgendwie Verantwortung ist schwer, gib einfach Geld und lass mich tun, was ich tun will, ohne Verantwortung selbst übernehmen zu müssen. Das Geiste ist, wenn dann die Herzinfarktrate bei den Frauen sich langsam der Männer anpasst und man dann merkt, oh, vielleicht ist Arbeiten anstrengend und stressig und man kann davon auch sterben und es ist nicht nur spaßig und es dann heißt, ja, Frauen müssen weniger arbeiten, weil Gründe. Ja, weißt du, was auch noch nicht spaßig ist, ist, wenn du in der Metro sitzt und dann kommt auf einmal so ein Mädel hin und tut dir einfach Bleiche auf den Schritt kippen. Weißt du, das ist auch nicht geil. Boah, das ist echt schlimm. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Diese Person hier, Anna noch was, in St. Petersburg in der Metro, so rund 70 Leuten Bleiche in den Schritt gekippt. Und das ist echt nicht gut. Die hat das dann später noch. Also, um ins Fernsehen zu kommen oder so, ne? Ja, die hat da halt schon irgendwie gemeint, hier, das ist ihr feministisches Manifesto, ja. Die hat sich da wirklich so aufgespielt und gemeint, hier, guck mal, ich will Leute darauf aufmerksam machen. Und was, auf welche Art, auf irgendwas aufmerksam zu machen, gibt es, außer irgendwie Leute anzugreifen? So. Ja, mit Bleiche oder mit Säure Leute überkippen, ist definitiv gutes Verhalten für jemanden, der soziale Normen beeinflussen möchte. Generell gibt es da nicht irgendwie so ein Subtext, der mitschwingt bei der Aktion, wo man sich denkt, oh, was ist denn das für ein Mensch? Welche Prinzipien und rationalen Entscheidungen hat er denn getroffen, um mit so etwas anzukommen? Ja, dieselbe Anna hier, dieselbe Aktivistin, wie sie sich selbst bezeichnet, hatte ein Jahr davor, hat sie sich hingestellt in der Metro und gegen Upskirting. Es ist so, wenn einer Frau dann so ein Foto gemacht wird von der Unterwäsche, ja, so unter einem Rock durch, ne? So hat sie sich hingestellt und ihren Rock hochgehoben. Und dann stand die dann da und Leute haben nicht wirklich drauf reagiert. Aber sie hat gemeint, das ist ein Problem und es ist voll schlimm. Und deswegen aufmerksam machen. Ja, außerdem ist hier in diesem Artikel leider nicht dieses Bild drin, wo die da irgendwie vor so einer dicken Schale hier mit mit so teuren Essen halt eben sitzt. Weil die Dame wohl ziemlich gut betucht ist, zumindest ihre Familie. Also, ja. Ja. Ich gehe davon aus, dass das ein Fake ist eventuell. Also, die Leute im Chat gehen davon aus, dass das ein Fake ist, eventuell, weil nee, das vielleicht ein bisschen zu hart ist. Die das Leute ist vielleicht wehren würden oder so. Ja, dass da keine Leiche drin ist in dem Zeug, das könnte natürlich sein, ja. Es gibt alle möglichen Theorien dazu, was die Echtheit angeht. Also ich weiß, ich finde halt das Krasseste, dass da eigentlich doch genug Platz ist. Wo ist das verfickte Problem? Das ist ein Mann und er sitzt da und er macht, was er möchte und das kann nicht erlaubt werden. Dieses Mädel ist eine Jurastudentin in St. Petersburg. Ich habe mir ihre Social Media Accounts angeschaut gehabt auf Instagram, auf Facebook, auf VK. Ich habe mich ein bisschen so mit der beschäftigt und von dem, was ich sagen kann, ist, dass ich nicht wirklich typisch gesehen hätte, dass sie sich in so Kreisen bewegt hätte, die sie dann radikalisiert hätten. Sie hat vor einem Jahr dieses Ding gehabt gegen Upskirting, aber sonst ist sie halt wie so ein Model und ganz gut betucht, wie schon erwähnt. Ja, alles toll bei ihr. Und dann macht sie sowas. Ja, als Jurastudent sollte man doch eigentlich wissen, dass das irgendwie eine Körperverletzung ist im geringsten Rahmen. Ja. So. Ja, das ist aber auch mal gezielte Übertretung von Gesetzen, ne? Also leichte Übertretung, gezielt. Aber überlegt euch doch auch mal, was sie da macht, wenn das wirklich Bleiche wäre. Dann kommen empfindliche Schadenersatzklagen auf sie zu. Ja, aber weil bis jetzt... Eine leichte gemeint, Haut... Sorry, ja, aber sie hat selbst gemeint gehabt, hier, so keiner hat sich dagegen groß geweigert gehabt. So, also keiner hat bis jetzt eingeklagt, weißt du? So, ja, aber, das klingt für mich dann aber auch weniger glaubwürdig durch sowas. Weil ich meine, wer lässt sich denn Bleiche, das ist nun mal eine ätzende Flüssigkeit, in den Schritt schütten von so einer Alten? Also, ja, wenn es nur Wasser war, dann siehst du hinterher aus, als hättest du dich vollgepisst oder was? Ja, aber over 60 men's crotches. Also über 60 Männern will sie das in den Schritt gekippt haben. Und das soll Russland sein. Da steht keiner auf und knockt sie einfach um oder was. Oder wahrscheinlich hat sie zwei Gorillas mit Kamera dabei, die daneben stehen oder was. Keine Ahnung. Ich verstehe schon den Aspekt davon, dass es ein Fake sein kann. Ich verstehe das. Das ist auch sehr gut produziert und so. Aber das, was ich sehr interessant fand, war, dass wir ja durch YouTubes Zensurmaschinerie dann das Originalvideo nicht mehr einsehen konnten. Darauf wurde verlinkt so, aber die Links sind alle tot. Das wurde runtergenommen wegen Mobbing. Also du hast dann Informationen, die du schon irgendwie... Die schon wichtig ist, ja, um die Situation klar festzustellen, so was da passiert ist. Und die ist dann nicht da, weil wir jetzt in so einem Klima leben, wo ja, das ist weggehört, das ist entfernt wird. Ja, aber die Angst vor SJWs, die ist total überzogen. Nur weil jetzt die größte Videoplattform der Erde anfängt, Sachen zu zensieren, heißt es nicht, dass also das Problem, das wird größer gemacht, wie es tatsächlich ist. Also das wahre Problem ist die CSU. Okay. Ja. Und ich habe gerade noch mal im Netz ein bisschen geschaut, ob ich was finde. Und ein ultrakonservativer Abgeordneter der Duma hat nach einem Gesetz gerufen, das die Verbreitung von Feminismus kriminalisieren soll. Ja, genau. Und sie hat dann darauf reagiert. Aber das ist doch dann auch wieder Humbug, ja, Alter. Keine Ahnung, du lässt Feminismus zu und dann kannst du die, sag mal, die Frauen mit Mangelerscheinungen einfacher rausfiltern und jemand, der auf dem Datingmarkt ist, weiß, was er zu vermeiden hat. So, das dient der natürlichen Selektion, einen guten Partner zu finden, würde ich jetzt behaupten. Also, nein, Quatsch, aber einfach da rumzensieren ist scheiße. Also. Ja, das war auch so das, womit ich halt ein Problem hatte, so großteils. Also diese Bleiche kommt auch noch mit hinzu, aber naja, egal, weiter geht's. Das war von Mammon. Oh, das war so mehr für dich eigentlich, weil das ist ein langes Video. Und zwar sprechen da die Stokowski und die Flasspöhler miteinander in einer langen Diskussion, anderthalb Stunden geht das wohl. Und ich habe das gefunden bei dem Artikel, den ich dir auch eingereicht hatte, von Mantau. Da ging es dann um die Flasspöhler selber und um sozusagen das mediale Phänomen der Flasspöhler, wie das so dazu kam und so, dass sie so rumgereicht wird. Ja, ich denke mal, daraus, um daraus nur mal zu zitieren, da geht es um die um ihre Herkunft aus dem Deutschlandfunk im Wesentlichen, ne? Wusste ich jetzt vorher auch nicht. Jetzt wieder Aber haben wir die Fassbinder nicht auch schon mal als jemanden gehabt, der ziemlichen Humbug geredet hat? Ja, ich meine, diese Artikel in Mantau lässt das auch nochmal so ein bisschen durch, geht das nochmal so ein bisschen durch und stellt auch dar, dass da ganz viel ja, Standardzeug auch bei ist und dass sie auch nicht vom Patriarchat runter will und so weiter. Also die maskulistische Kritik sozusagen, die greift sie nicht auf. Ne? Die Kritik an dieser häuslichen Gewalt, Propaganda oder sowas, da geht sie nicht drauf ein. Ne? Also die ist schon Feministin. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie dann irgendwie so ein mediales Aufsehen erregen durfte. Ne? Dass sie nicht wirklich was kaputt macht. Ja, das habe ich auch eingereicht. Fand ich auch sehr interessant. Frauen Mitte 30 sind ganz stark auf der Suche nach Männern, Freunde. Ja. Mir war das irgendwie klar. Aber so von wegen, die Männer sind immer hinter den Frauen her. In dem Alter ist das eigentlich ein bisschen anders, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt immer merkt oder so. Im normalen Alltagsverhalten. Aber ja, Akademikerinnen sind offensichtlich scharf drauf, Kinder zu kriegen. Am liebsten viele. Aber keiner will ihnen welche machen. Oh. Ich weiß nicht, wieso. Also, ich hatte ja auch schon ein paar Freundinnen oder so. Die eine Akademikerin, die andere nicht so. Also für mich hat das nicht so einen Unterschied gemacht. Ja, wisst ihr Bescheid. Frauen 30. Ja, das hat sich mal ein fleißiger Unternehmer was einfallen lassen, wie man das lösen kann. Akademikerin.de. Was ist denn das? Oder einfach am Arbeitsplatz nach irgendwem gucken. Ganz genau, ne? Also wie ich immer sage, die Pärchen finden sich im wahren Leben, im Sportverein, bei der Arbeit oder beim Einkaufen oder so. Oder in Nordafrika. In Nordafrika. In Nordafrika, ja. Ja, und hier ist es ein Beispiel für die Arbeitsstellen. Und das erhöht eben nicht nur die Pärchenfindung, sondern auch die Scheidungsrate offensichtlich. Fand ich auch ganz interessant. Da sind auch also, was drin. Ja, also, das ist doch schön, dass A, arbeiten gemischte Teams viel effektiver, wie wir gehört haben, und B, dekonstruieren sie die Kleinfamilie. Das ist doch super. Ja, aber du kannst halt nicht irgendwie sagen, du bist gegen Familie als Konstrukt und dann gleichzeitig für irgendwie Ehefrau, irgendwie Zweitfrau-Nachzug sein. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, die Familie ist die Keimzelle des Faschismus und dann irgendwie ganz viele Familien hierher bringen und sagen, hier, wir bekämpfen den Faschismus. Ach, nee, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun, Max? Ja, es geht um Familien und ja. Nee, es geht um gemischte Teams hier, die Scheidungsrate. Hör doch mal zu! Hier handelt es sich um eine interessante Statistik über Menschen, die eine Wand schlagen im nordamerikanischen Umfeld der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn wir etwas weiter nach unten scrollen, werden wir die Geschlechterverteilung der Menschen sehen, die in einem Krankenhaus wegen des Schlagens einer Wand behandelt werden. Noch ein bisschen weiter. Und ich finde es interessant, dass, ja, genau, männlich 931 Fälle, weiblich 316 Fälle. Und ja, die Geschlechterunterschiede sind real. Und bei sowas wie Wandschlagen finde ich es halt besonders interessant irgendwie. So. Also, da habt ihr es. So. Wandgewalt nimmt weiter zu. Ja, warum ist das wohl so? Sexualisiertes also, Problem, würde ich sagen. Das war ja, Frauen geben sich eher auf, ne? Ja, die Männer glauben, wenn sie irgendwie vor der Wand hauen, dass sie was erreichen könnten oder so. Keine Ahnung. Wir haben so einfach nur ein bisschen Energie über. Ich glaube auch, dass Männer halt öfter sozusagen gegen ihre Instinkte da handeln müssen. Ne? Weil wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wo man einen anderen Mann vielleicht verprügeln würde, einfach statt weiter zu diskutieren, haut man bei der Frau halt gegen die Wand vielleicht. Ja, also es ist ja auch so, die Neurotransmitter, wenn du dich aufregst, die wollen ja auch aufgelöst werden und bei einem Schlag gegen die Wand hast du Schmerzen und das tut dann deinen Gehirnchemie gut, weil zum Beispiel, wenn du gefoltert wirst, da stirbst du in der Regel an einer Dysbalance der Neurotransmitter, nicht direkt an den Verletzungen selber. Das bedeutet, wenn du sozusagen eine Stresssituation nicht ordentlich auflösen kannst, hast du körperliche Schäden. Ein Weg, das ungesund aufzulösen, ist eben eine Wand zu schlagen, wenn du dich ziemlich aufregst. Ihr habt es zuerst bei den Weltraumaffen gehört. Folteropfer sterben an Herzversagen. Ja, also aber halt durch, also nicht durch die Verletzung selber, sondern durch halt die Neurochemie. Also. Dann sagt man ja von Selbstmördern auch, die irgendwie von einem hohen Punkt runterspringen oder so, ne? Was sagt man über die? Ja, dass sie schon tot ankommen, wegen der Angst, dem Schock oder so. Das habe ich bisher noch nie gehört. Ja, es kann doch schon gut sein, dass du dann ohnmächtig wirst. Ja, das kenne ich auch so. Gut, tot sind sie dann noch nicht, aber eben ohnmächtig, ne? Also ich sterbe immer jeden Tag, wenn ich im Internet Dinge höre, die mir nicht gefallen. Okay. Ich kenne mich immer nur ein kleines bisschen OPEX. Das ist auch. Nee, aber Worte sind Gewalt. Okay, aber nicht alle. Dann können wir uns einigen. Oh, weia, wir haben uns geeinigt, dann müssen wir sofort in unterschiedliche Räume gehen. Ja, apropos im selben Raum sein, obwohl man ja irgendwie alles das Gleiche macht. Dieses Wochenende kam Außenministerin ohne ihre männlichen Kollegen zusammen. Oh, Mensch. Fortschritt 2018. Diversity. Ja. Und die haben dann irgendwie 100 internationale Frauenorganisationen, also Big Vagina Meeting, sich zusammengeschlossen, um sich für Frauen- und Menschenrechtsaktivistinnen stark zu machen. Warte, Frauen und Menschen? Ja. Das ist wie Deutschland und Berlin, ja. Und andere Minderheiten. Ja, auf jeden Fall Minister. Ja. 2018. Hashtag. Stellt euch das mal andersrum vor. Also, wenn das jetzt... Hat es ja gegeben, ne? Beim Seehofer zum Beispiel, da war, glaube ich, war da eine Frau dabei oder gar keine? Nee, da war keine Frau dabei, aber das war ja irgendwie halt so ein Stab vom Seehofer halt und nicht irgendwie sämtliche internationalen Außenminister. Ich würde von den Vereinten Damen da gerne wissen, was sie an dem Tag in der Konstellation machen konnten, was vorher nicht ging. Bei einer normalen Außenministertagung. Oder sind sie einfach nur gerne einmal noch nach, was weiß ich, wohin geflogen, um sich da zu treffen? Ja, du kannst dich halt nicht da nur mit Big Vagina treffen oder so. Nachher sagt noch irgendwer, stimmt das überhaupt, was ihr mir da gerade gegeben habt? Oder ach ja, von der Studie habe ich schon gehört, die ist falsch oder so. Geht doch nicht. Ich weiß gar nicht, war das einer von Price? Ich guck mal eben. Pampers ist Unilever, oder? Hä, warte. Pampers hat so Sesamstraße-Windeln gehabt und gibt die jetzt auf, also so hört auf, die jetzt irgendwie zu pushen, weil Gender Concerns, so Geschlechtskontroverse. Geht's darum, welche irgendwie Farbe das Zeug hat und welche Tiere da abgebildet sind, oder hä? Was ist denn das? Ich weiß nicht. Sesamstraße Windeln. Ist es, weil sie versucht haben, das Ernie ist Schwul-Meme mal wieder zu pushen letztens? Vielleicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist sehr bizarr. Und auch das Bild, was soll mir das genau sagen? Auf dem einen ist irgendwie so ein... Der kann ja den Artikel gelesen. Und auf dem anderen ist offensichtlich Grobi. So. Aber... Es könnte auch ein Hund sein. Oder? Und wer berichtet jetzt da darüber? Also wo ist der Artikel veröffentlicht worden? Das ist hier irgendwie New York Post, glaube ich. Und der war von Abel, habe ich gerade gesehen. Ach ja. Er hat sich wahrscheinlich unentschuldigt verdrückt. Ja genau, der ist für 5 Minuten kurz gerade weg. Aber naja. Ja, okay. Haben wir ja schon... Ah! Franziska! Ja, dieses Bild habe ich einfach mal reingetan. Es hat eigentlich keinen informellen Wert. Ich fand es einfach wunderschön. Steht die Franziska mit irgend so einem Tier mit einem riesigen Nase, sage ich jetzt mal. Und müsste nur noch dran passen, ne? Und einem Morgenstern in der Hand, so. Und dieser Gesichtsausdruck auch von dem Viech, also. Und oben rechts steht Kanada. Ja. Ist total irre. Das ist das Maskottchen vom 1. FC Union Berlin, so wie es aussieht. Ja, so wie es aussieht. Der Morgenstern ist einfach schon so mit diesen Spitzen so ein bisschen abgestumpft. Ja, das ist, weil die den aus billig aus Pappmaché oder so gemacht haben. Und die Spitzen sind halt abgenutzt über die Jahre. Aber hat er einen Waffenschein ja dafür? Hat er bestimmt. Und der eine unten funktioniert ja noch. Der eine ist noch richtig spitz. Also Geschichtsverschleierung gehört verboten. Und damit zur Wahl. Geschichtsverschleierung. Ja. Was ist, wenn der jetzt einfach so eine, weißt du, so eine lässige Drehung aus der Hüfte und dann die Kugel einfach mal machen lassen? Habe ich auch so gerade gedacht. Ich habe mich gerade echt gefragt, ob dieses Maskottchen bei Franziska so die Hoverhand gerade macht. So. Weil es ist nicht direkt an der Schulter packen, sondern so darüber. Wisst ihr, wie das bei Fotos so ist? Ne? So ein bisschen schon, ja. Ja, ne? Stimmt, Photoshop, das ist gefällt. Ja, aber ich denke mal, die haben Consent-Formulare vorher ausgetauscht. So eine Ministerin macht das ja nicht einfach so. Der ist ja auch da. Nee, es sieht aus wie eine Tröte. Oder ist es eine Tröte sogar? Oder ist nee, ich glaube, das ist einfach ein Plakat, das zusammengerollt ist. So. Kann doch eine Tröte sein. Da wurde so ein Zusammenschnitt gesehen aus dem Bundestag und da hieß es unter anderem von einem SPD-Mann: Die gute Ministerin mit der guten Kita. Der gute Kita-Gesetz. Oh Mann. Franziska. Ach, das ist Franziska mit dem Ritterminister. Genau, das ist der Ritterminister. Der White Knight. Der White Knight ist gut, ja. Und wo gerade von der guten Kita gesprochen wurde. Genau, hier haben wir jetzt die gute Kita. Letzte Woche habe ich ja noch behauptet, das wäre noch nicht draußen, der Entwurf dafür, aber das ist hier der Entwurf, wo wir in den Kommentaren belehrt wurden. Nochmal danke an denjenigen. Ich meine, ich habe vorhin an der Titelzeile vorbeigescrollt, irgendwie die hieß, dass das Gesetz zur Weiterentwicklung der Teilhabe nicht sinnvoll sei oder so. Guck ich nochmal nach. Weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. Muss ich nochmal nachgucken. Ja, das aber ist aber eine tolle Begründung oder so. Da kommen wir da auch so hinter. Na, dann lass uns mal so tun, als wäre das so. Ja. Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, worüber man hier halt stolpert, ist der Kampf gegen. Also erstmal gibt es keine Alternativen, dann kostet das Ganze jede Menge Geld, wie man hier sieht. Ach du meine Güte. Aber sie sagen halt eben, dass, also das ist hier so schön formuliert, mit die Steuereinnahmen des Bundes verringern sich in den folgenden Jahren um folgende Beträge. Ja, 5,5 so. Milliarden Euro. Es wird niemandem etwas weggenommen, auf jeden Fall. Und ja, also sie rechtfertigen das auch an anderer Stelle, sagen sie dann quasi, ja, eigentlich werden die Leute ja entlastet, weil wir geben das Geld ja dann an die Kommunen und deswegen brauchen die dann weniger und das entlastet ja dann die Leute. Aber eigentlich ist es ja nur den Topf weiterreichen und na, das ist ja eigentlich nichts, was jetzt wirklich wegbleibt oder so, sondern ja. Makulatur halt. Ja, und dann ist hier natürlich neben diesen ganzen Sachen, wo man sich so einiges drunter vorstellen kann, also Qualität der frühkindlichen Bildung, was bedeutet das jetzt? Erziehung und Betreuung und so weiter, weiterentwickeln, Teilhabe, verbessern. Also hier ist auch wieder viel von Inklusion die Rede. Und was sie halt auch machen wollen, ist gegen diese furchtbaren Stereotypen, Geschlechterstereotypen vorzugehen. Das ja, das was, macht was ja auch Sinn, weil Nikita ist kein rechtsfreier Raum, ja. Ja. Also, wir brauchen das Kindertagesstätte-Durchsetzungsgesetz, ja. Kita-DG, Alter. Ne, was haben wir denn hier in diesem Absatz zum Beispiel drin? Inhaltliche Herausforderungen in der Kindertagesbetreuung bewältigen, insbesondere die Umsetzung geeigneter Verfahren der Beteiligung von Kindern, die Sicherstellung des Schutzes der Kinder, die Integration von Kindern mit besonderen Bedarfen, die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien, die Nutzung der Potenziale des Sozialraums und den Abbau geschlechterspezifischer Stereotype. Ja. Warum versuchen die nicht einfach nur mal das hinzubekommen, dass wenn du ein Kind unter 4 Jahren dorthin schickst, dass es keine bleibenden Schäden von der Betreuung hat? Weil tatsächlich ist es so, dass nur die unteren 10% mit einer schlechten Sozialprognose, deren Kinder dort gut aufgehoben sind, also zum Beispiel von einem Vater, der jetzt schwer krank ist und sich nicht richtig ums Kind kümmern kann, oder einem Alkoholiker, also aus Problemfamilien, denen hilft so eine Betreuung. Aber für den Rest ergibt sich halt negative Effekte für die Gesundheit, statistisch gesehen. Also da wird mich mal interessieren, wie sie das versuchen anzugehen und nicht geschlechterspezifische Stereotype. Also sozusagen das, was die Menschen dann, also wenn die Kinder dann älter sind, was sie krank macht, was ihnen dort widerfährt, wie man das vielleicht umgeht und das mit den Stereotypen vielleicht erstmal noch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch angeht, aber so. Das mit dem Krankwerden wäre noch ganz gut. Also. Aber in der Kita hier wird ja sowieso nicht irgendwie krass polarisiert, was geschlechterspezifische Stereotype angeht, ne? So, was soll das denn bedeuten? So, du bist ein Kind, du gehst zur Kita, so bist da irgendwie und dir wird nicht irgendwie irgendwas gesagt, was dein Geschlecht betrifft. Was das bedeutet, haben wir uns letzte Woche intensiv angeguckt mit der Broschüre der AA-Stiftung. Ach toll. Ach toll. Also Kampf gegen rechts und so bedeutet das, deswegen muss man das unbedingt machen. Ja, aber so, das ist doch eigentlich so politische Indoktrination, oder nicht? Ja, würde ich schon sagen, ja. Gib sie mir jung und ich gebe dir den Mann, den du haben möchtest, oder die Frau. Hauptsache, möglichst früh geistigen Raubbau am Menschen praktizieren. Geschlechterspezifische Stereotype, Alter. Boah. So, hier haben wir das nächste Ding aus dem Bundestag von letzter Woche. Und das ist ja ein Gesetzentwurf von den Grünen und da geht es um die PKS. Die Grünen wollen gerne, also den Grünen reicht die PKS nicht aus, die wollen gerne, dass die noch ergänzt wird, quasi eingeordnet wird sozusagen, dass man da noch mehr mit macht. Und es gab wohl schon zweimal, wie ich jetzt in dieser Debatte erfahren habe, so eine weiterführende wissenschaftliche Bearbeitung von der PKS und die Grünen wollen, dass das jetzt regelmäßig stattfindet. Das ist wohl auch im Koalitionsvertrag von CDU und SPD auch so festgehalten worden. Allerdings haben die Grünen hier noch ein paar mehr Ideen. Zum Beispiel wollen die, dass so Akteure der Zivilgesellschaft da dann bei beteiligt sind, bei diesen ganzen Dingen. Und dann wollen sie auch gerne Befragungen machen von Leuten. Also hingehen und sagen so, also quasi um das Dunkelfeld, das sogenannte, also quasi die Straftaten, die nicht angezeigt werden, besser zu beleuchten, wollen sie halt Leute befragen. Und das, denke ich mal, mit dem Ziel, wenn ich das jetzt mal unterstellen darf, das haben sie jetzt so nicht gesagt, aber ich würde mal darauf tippen, dass es darauf hinausläuft, dass man halt auch wieder im großen Stil irgendwelche Horrorszenarien dann machen kann, von wie viele Frauen doch angeblich in Deutschland geprügelt werden und vergewaltigt werden und so, was überhaupt keiner weiß und so. Und in Wahrheit, die ganzen Migranten sind alle unglaublichem Rassismus ausgesetzt und lauter so ein Zeug, was man alles nicht weiß. Aber unsere Befragung hat das jetzt ergeben oder so. Und die zivilgesellschaftlichen Akteure haben das dann so festgestellt, die da aus irgendwelchen entsprechenden NGOs dann kommen, die sich den ganzen Tag nur mit solchen Themen beschäftigen, denke ich mal. Und was sie auch gerne möchten, ist, dass das dann quasi auch fest verbunden ist mit sozusagen mit den Handlungen, die dann die Politik trifft. Also es wurde so vorgestellt, so nach dem Motto, ja, wir lassen uns ja alle immer nur treiben von den Sachen, die irgendwie so passieren und wir wissen ja überhaupt gar nicht, was wirklich alles passiert und das ist ja in Wahrheit wahrscheinlich alles ganz anders, als das irgendwie in der PKS steht und ich denke mal, das war so ein bisschen Anspielung darauf, ja, auf so AfD und so und Ausländerkriminalität und solche Dinge. So nach dem Motto, ja, das steht da jetzt alles drin, weil es alles angezeigt wird, weil die Leute ja eh alle, also das haben sie jetzt so nicht gesagt, aber ich für mich klingt das halt so ein bisschen danach oder ich mutmaße da jetzt mal drüber, dass das wahrscheinlich irgendwie so der Beweggrund sein könnte. dass man dann irgendwie so sagt, ja, wir brauchen jetzt hier quasi die richtige PKS dann, wo diese ganzen Fakten, die wir dann haben, alle politisch korrekt eingeordnet sind und wo wir dann schön auch sagen können, so die Politik kann jetzt hier nichts machen, weil wir haben jetzt hier irgendwie irgendwelche NGOs gefragt und die sagen uns ja ganz eindeutig, dass Rassismus das größte Problem in Deutschland ist und dass irgendwie Sexismus das größte Problem in Deutschland ist und dass irgendwie, wenn überhaupt Leute irgendwie vergewaltigt werden oder so, dann nur von Witzen oder so, von ihren Freunden zu Hause oder solche Sachen und auf gar keinen Fall irgendwie irgendwelche Probleme irgendwie zusammenhängen mit Migration oder so. Das kann alles nicht sein, weil das haben Also, ja unsere tollen Organisationen so nicht festgestellt. Gegen die PKS kommen sie auch nicht an als Argument. Das heißt, sie brauchen irgendwie ein Gegenargument Ja, als eben, Grundlage. deswegen wollen sie die ja quasi sozusagen durchfiltern Denke ich dann. auch. Durch Ich sehe dann die aus, ja. Augen von irgendwelchen politischen Organisationen, mit denen sie da befreundet sind. Ja, aber das Thema SJWs in Deutschland ist total überbewertet. Also nur weil die jetzt Zugang zu einer Statistik haben möchte, mit der man Politik machen kann und die dann einfärben wollen mit ihrer persönlichen Agenda, die sie in ihrer NGO fahren, die dann sozial progressiv ist, heißt es nicht, dass jetzt das, was die SJWs machen, dass irgendwie das miteinander irgendwie eine Verbindung hat. Also ich ja. Hört mal auf mit der Angstmacherei hier. Also. Ja, man muss aber noch fairerweise dazu sagen, dass dieser Artikel, dieser Antrag natürlich nicht gut weggekommen ist. Und die CDU hat da auch ziemlich gegen geredet, gegen dieses Zeug. Denen sind sogar teilweise halt so Sachen auch aufgefallen, dass sie dann meinten, die finden das fragwürdig, dass man da dann irgendwelche politischen Handlungsempfehlungen dann unbedingt draus lesen muss und so aus diesen Sachen. Und ja, die AfD war natürlich noch eine Ecke krasser, die hat das auch mit den NGOs natürlich hervorgehoben. Und ja, also das Ding hat eigentlich keine, das wird nicht durchgehen so. Aber ja, einfach nur, dass ihr mal so ein bisschen wieder wisst, was man da so, also was die Herrschaften sich so überlegen und denken und so. Fand ich auf jeden Fall erwähnenswert. Ja, das Ding ist halt irgendwie so, ich meine, klar, es kommt jetzt nicht durch, aber einfach nur so, Gesetzentwurf liegt vor, wurde bereits eingereicht, wenn irgendein soziales Großereignis, das irgendeine Mediensau durchs Dorf getrieben wird und es genehm ist und irgendwie passt, dann kann sowas auch mal wieder durchkommen. Also einfach nur so, ja, es kommt nicht durch, aber trotzdem halt so irgendwie, es ist im Bundestag und wird dann eventuell gesetzt. Das ist irgendwie so, der hat eine blöde Idee, die jetzt vielleicht in einem Think Tank produziert worden ist. Und du kannst dir eine PDF angucken auf einer Website. Das ist irgendwie was anderes, wie da gibt es einen Gesetzesentwurf im Bundestag. Ja. So, ich finde, das hat schon eine bestimmte Schwere, so irgendwie. Ja, Also. klar, und man sieht auf jeden Fall auch so ein bisschen, also jetzt nicht hundertprozentig deutlich, weil es natürlich da nicht so drin steht, aber wenn das jetzt so mit den mit unserer Einordnung jetzt stimmt, dann sieht man halt so ein bisschen, wie die Leute versuchen, da die Deutungshoheit wieder so ein bisschen an sich zu reißen, auf jeden Fall, ja. Bündnis 90 Die Grünen. Das war von Mammon. Ja, da habe ich. Ist das, da geht es um eine Broschüre, da ja, heißt es eben, dass Antifeminismus antidemokratisch wäre. Die ist aber nicht verlinkt worden auf der Seite. Ich dachte, ihr hättet die vielleicht letzte Woche schon besprochen, oder war das nicht die Broschüre, die ihr da hattet? Die wir hatten, war von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Da ging es Ja, irgendwie um genau. Pädagogik. Und das ist jetzt hier Frauen- und So. Gleichstellungsbeauftragte irgendwie, ist sicherlich was anderes. Ja, da muss ich dann danach nochmal suchen, wollte ich nur sagen, dass die halt so eine Studiennummer, also ja, so ein Faltblatt oder was rausgegeben haben nochmal. Das ist leider nicht verlinkt. Meinen Kommentar haben sie auch nicht veröffentlicht. Ah, ich weiß, was das ist. Ich paste die gleich mal in die Gruppe. Auf jeden Fall hat die Amadeo-Antonio-Stiftung sich mal vorgetan mit so einer Verkürzung, eben Antifeminismus gleich antidemokratisch. Ne? Schlechter die. Oh mein Gott, Alter. Weißt du, das ist so einfach Bei doppelt PKS irgendwie. genauso. Wenn du da mal reinscrollst, die ersten zwei Sätze oder so, das ist direkt schon zum Kotzen. Ne? Alle Männer sind Rechte, so ungefähr. Ja, aber weißt du, die Aussage, Antifeminismus ist eine Gefahr für die Demokratie, ist eigentlich eine hergeleitete Aussage aus der Überlegung, dass Feminismus die Demokratie aufrechterhält. Das heißt, wenn man gegen Feminismus ist, bist du gegen Demokratie. Ja? Ja. So, und das ist eher das Problem damit. Solche Aussagen, aber, die ist nur symptomatisch. Aber dazu soll man auch erstmal einen Beweis erbringen, dass der Feminismus Demokratie fördernd oder tragend ist. Also, ja, weißt du, genau das ist ja die Sache. So, davon wird ausgegangen, und wenn es dann Leute gibt, die sagen, ja, irgendwie finde ich Feminismus hier und da nicht so geil, könnte man verbessern, dann heißt es hier, du bist Antifeminist. Ja. So, das ist klasse. Okay, ich lese mal vor die ersten zwei, drei Sätze. Mir ist das zu klein. Was habe ich für die ersten zwei Sätze da? Nach Antifeminismus, Ausgrenzung von Frauen? So da? Oder von oben? Ja, macht einfach mal. Fängt das am Anfang. Ja, gut. Gleichstellungsarbeit rückt neben der Migrationspolitik vermehrt in den Fokus extrem rechter Kräfte. So. Sie lehnen Gleichstellung ab, streben ein stereotypes Bild von Mann und Frau sein an und vereinnahmen gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, wie zum Beispiel das Thema Gewalt an Frauen, wenn sie damit gegen andere hetzen können. Ist da irgendwas wahr dran? Nee. Ja, krass, oder? Also der ganze Bericht hier, der ganze Artikel und so. Also gesamtgesellschaftliche Herausforderung bezogen auf nur ein Geschlecht. Sehr geil. Ja. Ja, das Ding, ey. Ja. Das ist gut. Antifeminismus als Demokratiegefährdung? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Gleichstellung in Zeiten von rechten Extremismus oder so. Oder sie oder so. Oh, hier die Inhaltsangabe, einfach mal lesen, ne? Hier. Ja, Punkt 1, Seite 6. Antifeminismus als Demokratiegefährdung. So. Gleichstellung in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus. Seite 10. Geschlechterbilder sowie Familien- und Geschlechterpolitiken rechtspopulistischer bei extrem rechter bis extrem rechter AkteurInnen. Ja, sorry, innen. Seite 15, Frauen im rechtspopulistischen und rechtsextremen Spektrum. Seite 20, Weltanschauung und Strategien im Rechtspopulismus, Vorgehen in Parlamenten, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Seite 24, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte haben eine große Expertise. Diese muss noch besser sichtbar werden. Ein Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Regina Frey. Wer ist Regina Frey? Hatten wir die irgendwo mal gehabt? Nee, oder? Ich glaube, ja. Ja, okay. Ja. Seite 27, Interviewstudie, Gleichstellungsarbeit in Zeiten rechtspopulistischer Dynamiken. Seite 36, Interviewstudie, Gegenstrategie aus der Praxis der Gleichstellungsarbeit. Gleichstellungsarbeiten mit einfach Gegenstrategien. Weißt du, Leute gleichstellen, indem man irgendwie Gegenstrategien entwickelt. Vor allem oben im ersten Dings kommt einmal Antifeminismus vor. Und dann geht es sofort aus rechts. Was zum Fick ist eine Interviewstudie, verdammt nochmal? Ja, das weiß ich auch nicht, aber hier passiert wieder genau dasselbe wie mit Hate Speech und rechts, weißt du, jetzt ist Antifeminismus und rechts. Du verwendest Interview nah beieinander und damit ist eine Assoziation beim Leser drin. Interviewstudie ist, wenn du mit den Leuten ein Interview führst und das dann halt ausarbeitest, dann in einer Studie. Also gibt doch auch diese Jugendstudie, wo es irgendwie 120 oder 180 Jugendliche interviewen, wo sie dann drauf kommen, was sozusagen der Trend bei den Jugendlichen ist. Und die erhoffen sich sozusagen bei der Methode, dass sie halt ein genaueres Bild bekommen, wie wenn sie nur oberflächliche Fragen an eine größere Gruppe stellen. Warum haben die Arschlöcher uns dann nicht von den Fidget-Spinnern bewahrt oder Pokémon? Ja. Ah, ich bin hier, wird auch aufgewähnt. Erwähnt. Ich bin hier die Gruppe, die unter Beiträgen immer postet. Was war das? Ich bin hier, die sind organisiert und die haben sozusagen einen Input an Artikeln, wo sie dann sozusagen geschlossen als Gruppe ankommen, um dann konstruktiv unter dem Beitrag zu diskutieren mit den Leuten und tun dann ihren Beitrag mit dem Hashtag Ich bin hier markieren, damit es nicht als Manipulation rüberkommt. Und du hast dann sozusagen eine Seite, wo du aufgefordert wirst, bestimmte Anzeigen also bestimmte Artikel halt zu kommentieren, wo man sich eine erhöhte Aktivität von Menschen aus dem rechten oder rechtskonservativen oder konservativen Spektrum vorstellt. Also, ja. Oh, Alter, hier in dieser Broschüre, da hat Chris gerade ein bisschen da einen tollen Teil rausgesucht. Wie geht man denn um mit Rechtspopulisten, so, wenn man mit denen zu tun hat und tun muss und so? Ja, seine Privilegien schenken. Weißt du, vermeiden Sie, dass die Diskussion sich nur noch um die rechtspopulistischen TeilnehmerInnen dreht. So, wenn du wissen willst, wie Rechtspopulisten drauf sind, ja, gib denen Plattform, aber nicht zu groß. Gib denen keine Plattform. Gib denen eine Plattform, die anders ist, als du den anderen Leuten geben würdest. Ja. Vor allem für beide bestimmte Themen. Das finde ich auch schon geil. Ja. Auch ja. Wieder dieses Ding. Fragen Sie sich gegebenenfalls bis zum Kern des Themas durch. Fragen Sie beispielsweise bei der Forderung Grenzen dicht für Geflüchtete nach. Was heißt das genau? Sollen die Grenzen auch mit Waffengewalt verteidigt werden? Soll auch auf Frauen und Kinder geschossen werden? Mhm. Auch bei der Behauptung, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr, können Sie nachhaken. Inwiefern? Wo denn? Woran machen Sie das fest? Soll die Meinungsfreiheit auch mit Waffengewalt verteidigt werden? Auf soll jeden auch Fall. Frauen und Kinder geschossen werden? Auf jeden Fall. Meinungsfreiheit über alles. Nee, ey, oder hier auf der, zweiten... Das muss Antisemitismus verbreiten. Was ist denn das mit Männern zu tun? Hier in dieser zweiten Spalte. Ja, aber das mit dem wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Wo ist das der Fall? Ey, wir haben das Konzept wehrhafte Demokratie. Du darfst einen Haufen Kram nicht sagen. Und auf das, was wir bereits nicht sagen dürfen, kommt dann nochmal die politisch korrekte Etikette obendrauf, wo man versucht, es noch weiter einzuschränken, was man nicht sagen darf. Wir haben auch immer wieder Versuche, Antifeminismus als Volksverhetzung zu markieren. Also sorry, und YouTube, wir haben in dieser Sendung einen Fall gehabt, wo man sich die Sachen nicht angucken kann. Ja, es ist ein amerikanisches Unternehmen, aber es sind dieselben politischen Gruppen und Kräfte, die halt woanders am Wirken sind und halt daran arbeiten, die Meinungsfreiheit definitiv einzuschränken. Meine ja, guck mal, Güte. Ja, machen Sie auf jede Verallgemeinerung deutlich. Ein bisschen weiter oben war das. So, die Muslime, die Deutschen, die Politiker. Die weißen Männer, die alten weißen Männer, die Heterosexuellen. Ich verstehe wirklich nicht, warum so Leute einfach Verallgemeinerungen hassen. Ja? Weil Verallgemeinerungen sind das Natürlichste von der Welt. So, die Aussage ist nicht, dass du jeden damit meinst. Die Aussage ist, dass du das, wie du dann die Aussage im weiteren Teil so deines Satzes konstruierst, dann schon ganz klar eine Menge definierst aus einer größeren Menge, weißt du? So, ja, so Menschen, die zwei Beine haben, ist eine Verallgemeinerung. So. Das Ding ist ja auch, dass aus diesem Lager man immer darauf hinweist, dass Verallgemeinerungen nicht gut sind, wenn es in die eigene politische Agenda passt. Und wenn man sozusagen ein anderes politisches Ziel hat, sind Verallgemeinerungen absolut angebracht. Ja, aber wenn man zum Beispiel sagt, die Deutschen sind ein Tätervolk, ja. 1933 waren 1,5% der Deutschen in der NSDAP. Trotzdem ist eine Erinnerungskultur gut. Aber im Normalfall hat man aus diesem politischen Lager dort dann keine Differenzierung. Also das ist, finde ich, aber was anderes als eine Verallgemeinerung. Eine Verallgemeinerung ist dann eben, wenn man das ein bisschen größer macht, das Thema, und hier werden einfach Dinge miteinander verwoben, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, aber das auch, ist so. Ich habe auch das Gefühl, dass es hier sich an jemanden richtet, der noch nie eine Diskussion geführt hat. Fordern Sie Fakten. Geben Sie einem Teilnehmer nicht zu viel Zeit. Nehmen Sie keine Beleidigungen der Teilnehmer hin. Und das aber alles so in Richtung, aber das kann ja eigentlich nur aus einer Ecke kommen. Ne? Also Beleidigungen oder nicht von Fakten reden, das kommt ja eh nur aus der bösen Ecke. Ne? Und da müssen Sie sich halt auch gut drauf vorbereiten. Souveräne Moderation. Ja, gute Vorbereitung ist nötig. Nicht nur bei Rechtspopulistinnen im Publikum. Ja, aber auch die ganzen Gesprächsteile hier, geht immer um irgendwie aus um Deutschland, Ausländer, Migranten, tralalala. Auch inhaltlich hat es ja offensichtlich gar nichts miteinander zu tun. Guck mal hier. Was tun mit RechtspopulistInnen im Publikum? Die Einlassung irgendwie da, Chris. Da, warte, hoch. Die Einlasssituation gut vorbereiten, Rechtsextreme mit Hausrecht ausschließen, sicherstellen, dass sich ein Ausschuss an der Tür durchsetzen lässt, im Vorfeld die Polizei informieren, wenn sie erwarten, dass es Konflikte geben könnte. Ja, und gut, das sind die gleichen, die mit der Antifa gemacht werden, oder? Das sind die gleichen Leute, die hinterher ACAP an die Wand von der Veranstaltungsstätte schmieren, weil sie noch Farbe überhaupt haben. Ja. Ja. Ja. Gute souveräne Moderation und gute Vorbereitung sind zwingend nötig. Stellen Sie die Diskussionsregeln vor, zum Beispiel keine Beleidigung, keine Diskriminierung, keine Co-Referate. Lassen Sie diskriminierende Äußerungen nicht stehen, sondern widersprechen Sie immer. Ist das nicht eine Verallgemeinerung so immer? Also in allen war Fällen. Es nicht eine Diskriminierung gegen von diskriminierenden Aussagen, vor allen Dingen. Oh mein Gott. Was ist eine diskriminierende Aussage? Oh mein Gott, was ist denn da? Bereiten Sie sich auf mögliche abwertende Thesen, etwa rassistische, islamfeindliche oder gegen die Parteiendemokratie gerichtete, inhaltlich vor. Ja. Aber nicht antifeministische, da braucht man sich nicht vorbereiten, offensichtlich. Weißt du, rassistische, islamfeindliche, das ist kein ernsthafter Begriff, ich kann den nicht ernst nehmen, islamfeindlich. Was gibt es Positives am Islam? So, was gibt es da Positives? Nein, aber die Demokratiefeinde, ich finde es ganz interessant, hatten wir nicht vor 2 Wochen von den Grünen ein Talking Point, wo es hieß Scheindebatten in der Scheindemokratie? Ja, ja. Die Macht der Lobbys. Ja, so, die Autolobby, die, weißt du. hier wird einfach eine ganze Schicht an Menschen, ja, bloßgestellt wegen ihrer Ansichten. Und wenn das eine andere Schicht von Menschen ist, wegen ihren Ansichten, ja, dann muss man da differenzieren. Aber bei den Rechten kann man da undifferenziert einfach hingehen. So, bei allen anderen hat man zu differenzieren, aber nicht bei den Rechten. Nee, die sind alle so und so. Bei denen ist alles klar. Da kann man da auch irgendwie gleich verallgemeinern. Ja, und vor allen Dingen, hier hatten sie ein paar Menspläne bereit. Hier haben wir ja jetzt einen schönen Fall von, es ist gut, wenn wir das machen. Agieren Sie auch strategisch. Laden Sie Menschen ein, die aus dem Publikum heraus vorbereitet argumentieren und Fragen stellen können. Diese können einspringen, falls sich kein Gegendiskurs gegen Menschenfeindlichkeit entwickelt, weil Menschen überrumpelt sind oder Angst haben. Sollten Sie befürchten, dass sich viele aus Angst vor späteren Anfeindungen nicht zu Wort melden können, Sie gezielt Expertinnen aus anderen Orten, Regionen und Bundesländern einladen. Wow, das ist per Definition Agitprop. Ich habe das im Handbuch des KGB als Strategie schon mal gelesen. Und genau das. Geile Scheiße, Alter. Ja. Allgemeines, weißt du, allgemeines. Allgemeines, das, was halt einfach so Standard ist, weißt du, so mach einfach. So ist ja, muss man nicht erwähnen, aber trotzdem, ne? Klären Sie, wer in der konkreten Situation erreicht werden soll. Geht es darum, den überzeugt, in Rechtspopulist in umzustimmen, was meist vergebens ist? Was ist das denn, was meist vergebens ist? Oder sollen die Zuhörer angesprochen werden? Ja, wie wär's, wenn du einfach dein Argument formulierst und das einfach sagst und egal, wer was wie damit weiß, irgendwie umgehen kann oder nicht umgehen kann, wer was dazu denkt, ist scheißegal. Du sagst einfach faktisch richtige Sachen, die ja inhaltlich fundiert und begründet sind. So. Also, wie wäre es damit? Ja, anstatt dass man sich überlegt, ja, wer soll denn erreicht werden? Keine Ahnung, das ist auch dann Bevormundung des Zuschauers oder was. So wird mir da nicht zugemutet, dass ich da selbst einen Kopf habe und denken kann, was ist denn das? Bevormundung des Zuschauers, extra Pflanzen, Aktivisten ins Publikum setzen, um dann sozusagen den Diskurs steuern zu können. Meine Fresse, Alter. Jeder hat doch schon irgendeinen dystopischen Roman gelesen, wo so eine Kacke gemacht worden ist. Meine Fresse, Alter. Einfach. Es ist schon echt heftig, Alter. Guck mal, hier richten Sie Ihre Gesprächsstrategie bewusst an Ihren eigenen Zielen aus. Ja, warum wollen schaffen Sie Einstellungen nicht? Warum beeinflussen, also überzeugen? So, was ist denn das? Mann, ey, die Nachrichten haben zu informieren und nicht zu erziehen. Das sind keine Nachrichten, das ist ein Think Tank, was wir gerade lesen. Ja, aber in Think Tanks sollen die Leute denken, okay? Das ist eigentlich einfach. Mann, Alter, nee. In so einer Strategie kannst du da auch keine Argumente ersetzen. Das ist das Problem dabei. Aber Ubix, auch die Menschen sollen denken, das ist einfach dahergesetzt. In der Regel ist der Mensch eher ein Anwalt für die eigenen Sachen, die er bereits gut findet, ohne wirklich drüber nachgedacht zu haben. Mal, und tut dann später Fakten dazu hinbiegen, damit sozusagen die eigenen moralischen Grund, die eigene moralische Grundausrichtung einem dann irgendwie schmackhaft gemacht wird. Und hey, das siehst du hier genau. Also das, keine Ahnung, Pflanzen in ins Publikum reinsetzen. Das ist scheiße, Alter. Das ist echt heftig. Wenn Sie überzeugen wollen, wählen Sie einen überraschenden Ansatz. Ihrem Profilbild nach sind Sie Fußballfan. Engagiert Sie sich Ihre Mannschaft nicht auch gegen Homos? Ich meine, Homofeindlichkeit. Ihrem Profilbild nach sind Sie ein Anime-Charakter aus dem Jahr 1933. Engagiert sich Ihre Mannschaft nicht auch gegen die Juden? Frage? Feindlichkeit? Fragen Sie nach Quellen. Das habe ich so noch nie gelesen. Haben Sie eine Quelle für mich? Habt ihr euch schön abgeguckt? Wo ist die Hirschquelle? Ich meine, das sind doch eigentlich die immer sagen, educate yourself, Shitlord. Also sagen Sie nicht, dass der die andere falsch liegt, sondern dass er sie etwas übersehen hat. Vielleicht kennen Sie diese Studie noch nicht. Die kommt zu ganz anderen Schlüssen. Ja, sowas wie, keine Ahnung, zu Videospielleuten, zu Männern und Frauen biologische Unterschiede, zu verschiedenen ethnischen Gruppen, nach kulturellen Gruppen an Eigenschaften sortiert. Also so, vielleicht kennen Sie diese Studie noch nicht. Guck mal. So. Weiter oben warnen Sie aber davor, dass die Rechten Whataboutism betreiben würden. Also, aber hier einfach mal springen. Oh, vielleicht kennen Sie ja nicht die Studie oder die Statistik, die da besagt, dass Sozialismus und so 100 Millionen Leute auf dem Gewissen hat. Vielleicht kennen Sie die noch nicht. Wenn Sie sich hier nur gegen sexualisierte Gewalt durch Geflüchtete und Muslime aussprechen, ist das rassistisch. So, wie viele Leute kennt denn jeder von euch, der sagt, also, wenn die Muslime das machen, finde ich das falsch. Aber ansonsten ist Vergewaltigung doch eine ganz normale Sache. Oder? Ja, da kenne ich einige. Standardspruch. Unglaublich. Lesen die das nochmal, wenn die das geschrieben haben, oder? Ja, überleg mal, da sitzt jemand, der Vollzeit bezahlt wird, der den ganzen Tag rumgammelt und der kluge Sachen formulieren soll. Der sitzt sich hin und denkt, das ist jetzt klug, ich schreibe das mal so hin. Weißt du, es wäre Rassismus, okay? Es wäre Rassismus, wenn man sagt, dass die Gruppe von den Leuten, die halt muslimisch sind, ne, nicht anders können, als zu vergewaltigen, okay? Das wäre in dem Sinne, selbst dieses Argument mal davon ausgehoben, dass es irgendwie eine religiöse Gruppe ist und so, es ist egal, okay? Dass sie halt kulturell bedingt nicht anders können, ja? Aber es ist einfach kein Rassismus, wenn man da hingeht und sagt, hey, integriert euch doch mal bitte in diesem Land. So, kommt doch mal endlich an, ja, so, das ist kein Rassismus, das ist eher das Gegenteil davon, weil du nämlich hingehst und sagst, hey, deine Unterschiede sind nicht auf Ethnie bezogen, sondern nur auf das, was du damit machst, so, das ist deine eigene Entscheidung, so, Kultur, ja, das ist kein Rassismus. Vergessen Sie aber nicht Ihre eigene Sicherheit. Falls Sie nicht mit Ihrem Klarnamen in Erscheinung treten wollen oder können, legen Sie sich ein zweites Profil für internetöffentlichen Diskussionen zu. Ja gut, aber dann irgendwie Interview mit Schlomo absagen, weil Schlomo dann meint, ich würde gerne nicht irgendwie mit Gesicht dasitzen. Erstellen Sie ein Zweitprofil für bessere politische Agitation, ja, um Ihre Identität zu verschleiern. Also, ja. So, aber wenn Reconquista Germanica so einen Scheiß macht, dann ist es voll der Scheiß. Wenn der Böhmermann das macht, dann gut, ist es voll geil. Das war jetzt ein schlechter Vergleich auf jeden Fall. Da möchte ich mich auf jeden Fall. Aber ich finde es auch auf jeden Fall schön, dass sie hier, ich meine, also spätestens da ist jetzt hier die Bankrotterklärung dann mal gekommen, ne? Bei diesem komischen Pranger da, Bellatower News, mit diesen schwachsinnigen Artikeln, die da drin erscheinen. Also wer sich damit ernsthaft brüstet und den Leuten das empfiehlt, um irgendwas daraus zu lesen, also tut mir leid. Naja gut, du kannst ja mal oben in die Browserleiste gucken, was da steht. Ja, schon klar. Also ich habe gedacht, Mammon vertut sich irgendwie, als er meint, das wäre auch von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber ja. Aber es wird zumindest bei denen gehostet, aber das ist irgendwie von dieser Gleichstellungsbeauftragten Sorte. Ja, genau. Ja, die Frage ist, wen das wie beeinflusst oder so, ne? Ich meine, und ich denke mal, wenn man sowas gelesen hat und dann in eine Diskussion geht, da wird man alles Mögliche an Gegenargumenten gegen Dinge vorbringen, die vielleicht gar nicht so gemeint waren, wie man so verstanden hat, aufgrund eben dieser Lektüre hier. Na, als du da durchgescrollt bist, habe ich noch so einen Punkt gesehen, den vielleicht mal ganz gut wäre zu erwähnen, dass da stand, bleiben Sie sachlich. Okay, so, ja, guter Punkt, bleiben Sie sachlich, geil, klasse. Aber in dem Kontext von dem einfach, worum es hier geht, dann kannst du eigentlich schon von Grund auf nicht mehr sachlich bleiben, wenn du schon mit solchen anderen Tipps kommst, ja. Antifeminismus ist Demokratie. Ja, wie gesagt, ich wollte mal die Quellenkritik hatten sie ja angebracht, also dass sie auch nach Quellen fragen wollten. Und wenn ihnen dann Journalistenwatch empfohlen würde, dann sollten sie das ablehnen oder so, weil das wäre nicht wissenschaftlich oder so genug. Ja, wenn das dann die Argumentation ist, dass man die Quelle ablehnt, ist ja noch nicht mal irgendwie ein Argument oder so. Ja, ich glaube, da stand aber auch, man soll dann andere Sachen irgendwie anführen oder so. Und ich kann das schon ein bisschen verstehen. Ja. Also wir haben ja, glaube ich, auch irgendwie 2-3 Mal Journalistenwatch drin gehabt. Ich wollte dich gar nicht gut reden, das meine ich gar nicht. Auch nur mit ganz großen Bauchschmerzen natürlich. Ne? Also ich würde das jetzt auch auf jeden Fall nicht ohne eine zweite Prüfung oder so als wahr irgendwie hinstellen wollen oder so. Ja, aber genauso geht es mir mit Welthauer-News. Also von daher, genau. Ich denke mal, Welthauer-News hat auch noch mal eine schlechtere Trefferquote als das Journalistenwatch, würde ich mal tippen. Zur Not können wir uns ja ein Korrektiv wenden. Ah, aber was wir immer eigentlich immer wieder gerne empfehlen, als Kontrast zu den Medien, die doch eher alle auf Merkel-Linie sind, ist der gute Herr Tichy. Mhm. Hier geht es darum, dass der Hubertus Knabe seines Zeichens bisher Gedenkstättenleiter in Hohenschönhausen, in der Stasi-Gedenkstätte, dass der mit so einer MeToo-Geschichte praktisch seinen Job verloren hat jetzt. Bisschen das Geschmäckle ist halt, dass der Kultursenator momentan einer von den Linken ist oder der Linken ist. Und wenn die Nachfolgepartei der SED dafür sorgt, dass einer der wenigen Leute, die sich mit den Verbrechen der DDR hauptberuflich beschäftigen und die auch immer wieder den Finger in die Wunde Linksextremismus gelegt haben. Wer sich erinnert, dann, wir haben mal irgendwann durchgeguckt, wer so alles von Demokratie Leben gesponsert wird. Und die einzige Sache, die wir gefunden haben gegen linksextreme Radikalisierung, war eben diese Gedenkstätte in Hohenschönhausen. Wo war der Herr Knabe? Nee, da war auch noch dieses Kompetenzzentrum Linksextremismus an der Universität Göttingen. Da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Okay, aber ja. Die zwei und dann vielleicht noch eins, was wir vergessen haben, aber dafür gab es hunderte, gefühlte hunderte gegen rechts. Naja, auf jeden Fall, ja, jetzt ist er raus. Also, und der Witz ist halt auch nicht mal, er selber soll diese Übergriffe begangen haben, sondern sein Vizedirektor. Wer hier irgendwie an ein politisches Spiel denkt, liegt, glaube ich, nicht ganz falsch. Ja. Der Genderama hatte, glaube ich, Zuschauerpost bekommen mit Bezug auf diesen Vorfall. Und zwar von Mitarbeitern, die da beschäftigt sind. Und ich erinnere mich jetzt spontan so an einen, der das so geschrieben hat, so nach dem Motto, die DDR-Mädels waren halt nicht so zimperlich oder so. Also, ja, weiß ich nicht ganz genau, wer das nochmal nachlesen möchte bei Genderama. Ich habe gerade noch zu der Handreichung von dem Beitrag vorher, von der Broschüre nachgeguckt, im Impressum, wer denn das Lektorat übernommen hat. Und da habe ich eine Frau Dr. Julia Rosshardt gefunden, als prominente Geschlechterforscherin, freie Lektorin ADM. Lektoriere und schreibe ich Fach- und Sachtexte. Ich bin spezialisiert auf folgende Themenfelder. Frauengeschichten, Lebensgeschichte und Queer History, Geschichten sozialer Bewegung, Intersektionalität und Antidiskriminierung. Das ist eine kritische Rassentheorie, also die Intersektionalität. Also, ja, nur so nebenbei. Also. Ah, sie sind wieder da. Lauter Déjà-vus für gelernte Ostdeutsche. Es gibt einen Aufruf zum Thema Chemnitz von den Kulturschaffenden. Und Tichy hat sich dann hier die, also nicht Tichy selber, sondern der Herr Gastautor, hat sich dann die Mühe gemacht, sozusagen politische Vokabeln aus vergangenen Zeiten sich mal anzuschauen und hat es mal einfach in historischen Kontext gesetzt, wie halt in der DDR oder zur Zeit der Nazis halt von Kulturschaffenden verlangt worden ist, halt auch bestimmte politische Entscheidungen, Signale mitzutragen, mitzuwirken im politischen Kulturbetrieb. Und irgendwie finde ich, ist das so Geschmäckle einfach da, wo es doch immer so total wichtig ist, welche Worte man verwendet und was die Geschichte hinter dem Wort ist. Und dann irgendwie in der Mainstream-Presse halt Kampfauftrag und Kulturschaffende und halt so verwendet wird. So, ist in Ordnung, wenn wir das machen, weil Gründe. Hier haben wir ein WikiHow, das dir hilft, mit einem Kommunisten befreundet zu sein. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, hier könnt ihr das im Detail nachlesen. Das ist ganz interessant. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, hier könnt ihr es lernen. Gib ihm keinen Zugriff auf die Produktionsmittel, sonst müssen wieder alle verhungern. Ist so eigentlich ganz einfach. Ja. Also. Und ansonsten versuche ihm irgendwie ein Buch über Ökonomie. Schritt 1. Sag dem Kommunisten, er soll seine Werte leben, indem er mit sich selbst anfängt. Solange der nicht anfängt mit kommunistischen Themen, ist er in Ordnung. Why the left is consumed with hate. Hier schreibt jemand ganz interessant über das politische Klima innerhalb der USA und über den mangelnden Rassismus und über die Geschichte der Linken, wie sie in der Regel nur dadurch politische Hebelwirkung erhält innerhalb der Gesellschaft, dadurch, dass sie sich als Befreier der Unterdrückten, Kämpfer für die Unterdrückten inszeniert, und da wir mittlerweile in einer ziemlich freien Gesellschaft leben, hier wie auf der anderen Seite des Teiches, es geht der Linken so ein bisschen so sozusagen das Opfer aus, und deswegen inszeniert man halt immer mehr Menschen irgendwie als Opfer und sucht nach Minderheiten und versucht denen einzureden, dass sie halt sich irgendwie als Opfer sehen müssen. Und es ist halt einfach nur sozusagen ein Grundnahrungsmittel für den linken politischen Betrieb. Und die Linke wäre gut daran beraten, einfach mal ein bisschen rumzusitzen, ein bisschen zu überlegen, vielleicht ein bisschen zu schreiben und zu lesen und sich irgendwie mal auf den Bauchnabel zu gucken und zu überlegen, ob das, was sie gerade machen, vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Weil voll viele Programme, die auch heutzutage vorgeschlagen werden, vor 60, 70 Jahren auch schon umgesetzt worden sind, vor 50 Jahren, und oftmals fehlgeschlagen sind und man doch irgendwie mal da vorankommen sollte, so geistig. Aber ja, wie nennt man das so schön? Man hat jetzt früher die Theory of Labor gehabt und man hat jetzt mittlerweile die Theory of Identity. Ja, also, wie nennt man es? The Labor Theory of Value, und jetzt hat man mittlerweile die Identity Theory of Value, und beides sind scheiß Konzepte. Warte, sind das Updates für Siri bei iPhones? Ja. Die Labor Theory und... Hier geht es um einen Artikel über moralische Paniken. Da wird das SJW-Phänomen gleichgesetzt mit den moralischen Paniken über satanistische Botschaften in Heavy Metal. Und Schwermetall. Was halt 80er-Kiddies und so halt miterleben durften. Und die Linke ist halt mittlerweile, macht sehr viele Dinge, die früher viele Menschen in die Richtung der Linken getrieben haben, weil die Linke das nicht gemacht hat. Zumindest in den 80ern, also halt so mit einem, einen Push zu haben, kulturelle Güter zu verändern. Das haben damals viele christlichen Organisationen gemacht, und mittlerweile sind es halt irgendwie so puritanische Linke, und der Autor geht halt da ganz gut drauf ein. Ich glaube, alles, was in dem Artikel steht, habe ich hier bestimmt auch schon jeweils dreimal in einem Podcast gesagt, aber trotzdem fand ich den ganz gut. Also machst du moralische Panik? Nein, ich warne vor moralischen Paniken, weil wenn du darauf nicht ordentlich reagierst, wird die Welt untergehen, ich sag's dir. Also da machst du auch moralische Panik gerade. Nein. Und in dieselbe Kategorie läuft ein bisschen Greg Lukianoff, The Coddling of the American Mind, How Good Intentions and Bad Ideas are Setting Up a Generation for Failure. Also halt sozusagen das Verpempern, Hätscheln, Verhätscheln des amerikanischen Geistes, wie man mit guten Intentionen und schlechten Ideen eine Generation zum Scheitern bringt. Und an sich, ich muss sagen, ich selber, als ich das Buch gelesen habe, ich fand es sehr schön, viele Informationen organisiert, gut organisiert, in einem roten Faden zu sehen, den wir manchmal in unserer Sendung nicht unbedingt haben, weil wir immer verschiedene Artikel haben. Aber auch hier, wenn ihr uns schon länger hört, weiß ich nicht, ob euch das Buch wirklich viel Neues erzählt. Allerdings ist halt der Greg Lukianoff und der Jonathan Haidt sind zwei Wissenschaftler, die auch andere interessante Dinge tun. Also von Greg Lukianoff gibt es noch ein anderes Buch, von Jonathan Haidt gibt es The Happiness Hypothesis und auch noch andere Bücher, zum Beispiel Moral Foundation Theory hat ein Buch drüber geschrieben, The Righteous Mind, auch sehr gut. An sich in dem Buch steht jetzt wirklich nicht so viel Neues drin. Allerdings glaube ich, dass es einem ganz gut tut, mal Informationen, die man schon länger vor der Nase hat, mal so zu einem roten Faden verpackt zu sehen. Und in dem Buch geht er halt auch zum Beispiel auf Herbert Marcuse ein, den Vater der Linken, und redet halt auch davon, wie die Linken heutzutage viel halt Power Relation Analysis, Deconstruction, Postmodernism, Poststructuralism and Critical Theory verarbeiten, um halt Aktivismus zu betreiben, Intersektionalität, Crenshaw und auch Foucault wird auch erwähnt, die halt Ideen gestiftet haben für die heutigen Aktivisten, wie wir sie kennen. Und er geht halt darauf ein, dass es halt ähnliche Debatten, wie wir sie heute führen, auch schon in den 90er Jahren gab, die waren weniger schrill und haben weniger viele Opfer erfordert. Durchs Internet ist auch Humbug und Unfug besser organisiert. Und in dem Buch geht er sozusagen auf die psychologische Komponente ein, die diese Aktivisten antreibt, weil es letztendlich nicht unbedingt darum geht, was sozusagen politisch gefordert wird, sondern was man mental macht. Und zum Beispiel das Prinzip der Triggerwarnung ist halt, das weiß man aus der posttraumatischen Belastungsstörung Behandlung, dass sozusagen Triggerwarning es absolut falsch ist, wenn du ein traumatisches Event hattest. Also das ist kontrainduziert für deine Gesundheit. Und an sich geht halt hier Jonathan Haidt und Greg Lukianoff sehr gut auf medizinisch-soziale Aspekte ein, die sozusagen eine bestimmte psychische Ungesundheit hervorrufen, auf die dann sozusagen die Ideologie drüber gestülpt wird. Und deswegen ist auf jeden Fall interessant. Generell weiß ich jetzt aber nicht, ob so viel Neues für die Leute mit dabei ist, wenn sie es lesen. Weltraum auf dem Buchempfehlung. Ja, habt ihr es. Speyer, Eklat beim Dichterwettstreit. Finde ich auch sehr geil. Dichterwettstreit. Unten in der Bildunterschrift kann man dann sehen, es geht um einen sogenannten Poetry Slam. Da finde ich Dichterwettstreit schon echt. Aber echt. Sehr weit hergeholt. Wieso ist es Dichter? Das ist ein Dichterwettstreit wahrscheinlich, ja. Die Dichter beim Wettstreit. Das sind lustige die Texte. Nicht nur ein Poetry Slam, ja immer Poverty Slam, weil das so ein Wort ist wirklich. Das passt ja gut, ja. Wir haben hier den Fall einer 14-jährigen Teilnehmerin, die ganz zufällig auch die Tochter einer AfD-Bundestagsabgeordneten ist, die hier den Poetry Slam zum Thema Zivilcourage, sagen wir mal, aufgemischt hat. Ich weiß jetzt nicht, wer die Texte geschrieben hat. Multikulti, tralala, hurra, die ganze Welt ist da. Oder, oh Gott. Oder der Neger ist kein Neger mehr, Zigeuner kann man auch nicht sagen, rassistisch ist das beides sehr, so hört man es an allen Tagen, wer es trotzdem wagt, wird ausgebuht. Ja, das reimt es sich, ist ja auch nicht bei allen so, ne? Ja, aber das macht es ja nicht besser, das klingt für mich so vom Duktus, so meine hessischen Einflüsse, am liebsten hätte ich es als Büttenrede vorgelesen. Ne? Was ich allerdings ein bisschen komisch finde, ist, dass das ging irgendwie wohl die Abstimmung per Klatschen, ne? Wer weiterkommt. So, ja, ist so. Mhm. Und drei Mädels, die da waren, unter anderem halt auch diese Dame, sind weitergekommen, weil die hatten wohl ganz schlau agiert und so wie in der Broschüre vorhin vorgeschlagen, Unterstützer im Publikum platziert, die dann auch ordentlich geklatscht haben. Und dann hat man sie kurzerhand nach der zweiten Runde von der Preisverleihung ausgeschlossen. Wow. Thema verfehlt. Zivilcourage hätte das nichts zu tun. Und natürlich machen sie und ihre Mutter da draußen großes Fass, Unterdrückung, bla bla bla. Ja, aber ich meine, es ist ja so gesehen eine Form von Zivilcourage, wenn man das sagt, was gesellschaftlich nicht angebracht ist, oder? Ja. Obex, das hast du falsch verstanden. Das ist Hasscourage. Das ist keine Zivilcourage. Zivilcourage ist nur das, was die Zivilgesellschaft macht. Na, also ja. Man hat hier wohl auch kurzfristig den Lautsprecher ausgeschaltet, während sie vorgetragen hat. Also es sind alles so Sachen, ich brauche die nicht, ich brauche bei solchen Gedichten auch nicht, ich brauche überhaupt gar keinen. Ich will einfach Stille, geht alle aus meinem Raum raus. Ja. Silent Slam. Wer nicht glaubt, dass an der Universität für angewandte Kunst der pure Meinungsterror herrscht, hier der Beleg. Wer nicht spurt, den besucht die Quergang. Da sollte sich vielleicht einmal das zuständige Ministerium darum kümmern. Was ist denn da los? Ja, dieser Herr ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Professor gewesen. Der hat jetzt irgendwie gekündigt. Und solche Leute wie hier, der hier abgebildete, haben halt irgendwas geschrieben von wegen, dass eine bestimmte Queer-Fam-Gang den da irgendwie besuchen kommen würde. Du willst ja jetzt uns den Namen von den Twitterern nicht. Sci-Fi-Kanacke-Bourdieu-Fuckboy. Ist schon, also, und das Gesicht dazu. Vielleicht stattet eine bestimmte Queer-Fam-Gang ihm im WS einen Besuch ab, so als Antwort auf die wichtige Frage, was ist links? Ach ja, genau, da ging es irgendwie um, das war irgendwie eine Frage, die er wohl in so einem Seminar halt gestellt hat. Alter, was will die Queer-Fam-Gang denn dann machen? Dann triggert er die ein, zweimal oder so, dann fallen die um. Die schmeißen ihre Mützen entgegen. Ja. Also dann einfach der Queer-Fam-Gang hinterherrufen, so die Catcallen einfach. Miau! Aber ja, das gibt aber wieder jede Menge Dollar-Euro. Dollar-Euro. Dollar-Bitcoin. Ja. Demokratie in Gefahr? Fragezeichen. Wieso es keinen Rechtsruck gibt, aber die extreme Rechte trotzdem wächst. Ja, hier hat sich jemand bei der journalistischen Institution telekom.de mal ein paar Gedanken darüber gemacht, warum ist Deutschland so rechts und wenn es da gar keinen Rechtsruck gibt und spätestens nach Chemnitz heißt es, Deutschland sei nach rechts gerückt. Doch das stimmt nicht. Warum sind extrem rechte Parteien trotzdem so stark? Ja, weil also erstens war ist das, weil das früher war das so. 1991 zum Beispiel. Deutsche Männer durften ihre Frauen noch vergewaltigen. Der Dirke Weltatlas unterteilte die Welt in drei Menschenrassen. Europide, Mongoloide und Negride. Die USA hatten bis zu diesem Moment 41 Präsidenten und 61 Außenminister erlebt. Die BRD 6 Kanzler. Ihre maßgeblichen Parteien seit 1948 zusammen 23 Vorsitzende. Boah, bla bla bla. Unter all diesen rund 250 Spitzenpolitikern war nur eine Frau. Alle waren weiß. Alle nach außen heterosexuell, fast alle Christen. In dieser auf dem Papier egalitären Welt hing der Platz der Menschen ganz selbstverständlich von Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität und Religion ab. 1991? Was hast du geraucht, Bub? Du siehst in dem Bild aus, als wärst du noch nicht auf der Welt gewesen, aber 1991 war nicht 1950. Also es ist halt schon krass, den Westen so als in einer Karikatur darzustellen, als ob es hier ein furchtbarer Ort wäre, während man sich gleichzeitig nicht erklären kann, warum Menschen aus aller Herren Ländern gerne hierher kommen würden. Das ist immer dieses Ding so, wie erklärst du dir das, dass hier alles so furchtbar böse, weiß dominiert, von alten Männern, patriarchalische, phallogozentristische Ideen rumgeistern und aber trotzdem irgendwie alle gerne hier irgendwie ein Stück von der Sonne abbekommen würden. Also das ist immer so ein bisschen so, hä, warum? Und weißt du, und wenn alle Kulturen okay sind und alle sind gleichwertig, es gibt nichts Besseres oder Schlechteres, so, ja gut, aber so, dann warum bist du gegen bestimmte Sachen? Warum bist du für bestimmte Sachen? So, das ist so... Als zweites führt er den Wandel ins Feld, der überall stattfindet, und zählt dann auf, wie lange es wo gedauert hat, bis Schwarze oder Frauen irgendwo hin durften, in Parlamente und so. Und jetzt ist der Londoner Bürgermeister ein schwarzer Muslim. Der kanadische Premierminister erklärt der Feminist, Frankreichs Präsident ließ sich mit schwarzen Dragqueens fotografieren. Ist auch geil, ne? Er lässt sich mit schwarzen Dragqueens hier fotografieren, aber wenn andere Leute sich angeblich in einem Hotelzimmer mit irgendwelchen Mädelsvergnügen ist das natürlich ganz schlimm. Im Netz so. Black Lives Matter, MeToo, Oscar So White, Aufschrei, MeToo. Also zweimal MeToo, einmal mit B, einmal ohne. In der Musik so. Der größte Popstar dieses Jahrzehnts ist die schwarze Feministin Beyoncé. In der Wirtschaft so. Nike, der größte Sportartikelhersteller der Welt, vermarktet zurzeit Colin Kaepernick, bla bla bla bla bla bla bla. Ja, aber guck mal, so, dann überlege ich mir, ja, cool, aber das, was soll diese Aussagen bedeuten, ja, wenn du nach Japan schaust? Ja, dass sich alles verändert und dass wenn du nach Japan schaust, dann wirst du sau viele Asiaten da sehen. Wenn du nach Afrika schaust, wirst du sau viele Schwarze da sehen. Ja, guck mal, wow. Aber hier ist es Rassismus. Ja, hier ist es Rassismus, weißt du? Genau das ist so das Ding, ne? Wenn es um Bereicherung geht, ja gut, dann solltest du doch eigentlich für einen ständigen Wandel sein und niemals sagen können, in welche Richtung du jetzt gerne gehen möchtest. Du müsstest immer sagen, oh ja, okay, gut, dann sollten wir vielleicht irgendwie mehr irgendwie, keine Ahnung, Schwarze in Asien haben und mehr Asiaten in Afrika und mehr Weiße in Asien. So, aber nee, nö. Wenn du sagst, irgendwie mehr Weiße in Afrika. Da rufst du in China an und sagst, hey du, lass mal ein paar Schwarze umsiedeln, weil das sieht auf Fotos irgendwie komisch aus bei euch. Weißt du, so, keine Ahnung. Ja, so schlimm, weißt du, wenn irgendwie Hollywood so, Oscars So White, ne, so mit Hollywood, ne, es gibt ja in Afrika, gibt's Wakaliwood, ne, so, da kannst du jetzt auch einen Hashtag machen, Hashtag Wakaliwood So Black, so. Nein, das wäre Rassismus. Das wäre schlimm. Das wäre am Ziel vorbei. Der Black Lives Matter. Ja, auf jeden Fall im letzten Absatz erklärt er natürlich alles, woher das kommt. Nämlich, das kommt aus der Welt, in der es normal war, unbewusst Privilegien zu genießen, weil man weiß, heterosexuell oder männlich war oder aus dem Westen kam. Bla bla bla bla bla. Mach dir mal klar, welche Privilegien du hast und arbeite daran, anderen nicht im Weg zu stehen. Boah. Alter Schwede, ja, Jonas, arbeite mal daran. Ja, und hör auf, Artikel zu veröffentlichen. Und ja, dann gibt es noch eine neue rechte Allianz. Hm? Diese deutet den gesellschaftlichen Wandel aggressiv als Krieg gegen Männer, als Kulturmarxismus, als Bevölkerungsaustausch durch Flüchtlinge, Umvolkung oder Rassenkrieg oder gleich Genozid an Weißen. Wobei ich sage mal, auch zwischen Kulturmarxismus und den rechten Spinnereien wie Genozid an Weißen besteht ein gewisser Unterschied. Hat eigentlich nichts miteinander zu tun, aber na gut. Sie nähern sich einander an, vor allem über die Ablehnung von politischer Korrektheit. Die massiven Fragen, die der gesellschaftliche Wandel an das eigene Leben stellt, werden dabei zu anmaßenden Sprachregelungen einer kleinen Gruppe linker Eliten erklärt. Ja, wie war der Spruch eben nochmal? Soll er seinen Platz räumen oder so? Den Leuten aus dem Weg gehen. Genau, ja. Ja, Jonas, geh mal den Leuten aus dem Weg. Warum verlässlich Weiße und Männer besonders oft die extreme Rechte wählen? Aber auch Menschen auf dem Land, wo Traditionen und hergebrachte Normalität eine größere Rolle spielen als in der Stadt. Warum aber ökonomische Krise und die Wirtschaftspolitik der Parteien keine große Rolle spielen? Übrigens, bei der letzten Umfrage zur Bundestagswahl war der Anteil zur Hessenwahl war der Anteil an Frauen, die AfD wählen wollen, ca. um 1,1 oder 1,2% höher als die der Männer, die AfD wählen wollen. Liebe Blödsinnredner bei diversen Magazinen. Das Lustige ist auch, Kulturmarxismus wird abgetan. Okay, du kannst schon sagen, das Schlagwort selber, ist böse, schlecht. Das Problem ist, dass das, wenn wir das verwenden, was wir damit meinen, da hat zum Beispiel jetzt auch Francis Fukuyama in seinem Buch Identität, The Demand of Dignity and Politics of Resentment, der hat das genau so beschrieben, wie wir regelmäßig darüber sprechen. Das heißt so, Francis Fukuyama ist ein renommierter Wissenschaftler. So, es gibt das, was man als Kulturmarxismus bezeichnet, aber ein Jonas Scheible hat sich damit noch nie auseinandergesetzt und sagt dann einfach nur, oh, das ist ja ein böser Kampfbegriff. Ja, aber was damit gemeint ist, darauf will man nicht eingehen. Ja, wunderbar. Alter. So, und dann hier die zentrale Frage ist ja, wieso es keinen Rechtsruck gibt, ja? Ja, weil ihr Leute, also bestimmte Leute, ja, nicht ihr, ja, sich in den Kopf gesetzt haben, dass hier irgendwie Rechtsruck kann jeden Moment passieren, wenn man nicht irgendwie dem Typen da, der gerade ein bisschen Nationalität irgendwie zeigt, ja, irgendwie nationalstolz ist, sofort eins auf die Fresse gibt, weißt du? So, wenn man nicht aufpasst, dann kommt das, ja. Sowas kommt von sowas. Ja. Ich finde es vor allen Dingen lustig, dass Ewel gerade gesagt hat, Francis Fukuyama verwendet das so wie wir, deshalb, und das bedeutet, er ist ein renommierter Wissenschaftler, ja. Ja, die Formulierung genau. War auf jeden Fall gut gewählt, ja. Nein, aber mein Francis Fukuyama verwendet den Begriff Kulturmarxismus, selber verwendet er nicht, aber er tut ideengeschichtlich genau das aufzeigen, worüber wir die ganze Zeit lamentieren, wo ich mir dann denke, okay, meine Güte, geschenkt, dann sagt, dass das ein böser Kampfbegriff ist. Ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem verwenden, aber das kann ich noch irgendwo sehen. Aber sozusagen das, was dahinter steht, das steht nicht wirklich zur Debatte. Das ist das, was auf der linken Seite ideengeschichtlich passiert ist. Du kannst nicht einfach sagen, da ist nichts passiert. So, es gibt genügend Menschen, die darüber geschrieben haben. Wissenschaftler, nicht nur irgendwie irgendwelche Leute, die Blog betreiben, so. Also ich, das sagt Francis Fukuyama alles, ja? Ja, Francis Fukuyama hat wortwörtlich gesagt, folgt den Weltraumaffen, das sind die Besten. Ihr müsst euch vorbereiten und trainieren über den Winter, dass wir im Sommer unseren Marsch von Stuttgart auf Berlin vollziehen können für die Meinungsfreiheit. Das hat Francis Fukuyama wortwörtlich so gesagt. Abel, sei ehrlich, hast du einen Francis Fukuyama so Bodypillow? Ja, ich habe alles seine Bücher gelesen. Ich stimme nicht mit allem, was er sagt, überein. Und zum Teil war The End of History war relativ gut. The Origins of Political Order und Political Order und Political Decay war ein bisschen fad, aber war trotzdem interessant. Aber ich stelle mir gerade vor, wie Abel wie so ein kleines Mädchen dann so auf dem Bett liegt, so mit einem Schnurtelefon, mit so einer Perücke, weil er ja keine Haare auf dem Kopf hat. So, und sich dann so die Haare dann so zudreht und so von wegen, hallo, Fukuyama, was geht? Erzähl mir nochmal, wie so starke Institutionen der Schutz der Eigentumsrechte wichtig für eine Gesellschaft ist. Wie du Kulturmarxismus verwendest, hat mir voll gefallen. Ich möchte noch einen schönen Abschnitt zum Ende vorlesen, also zum Ende von dem Artikel hier. Die Sorgen der Normalitären, schon mal ein geiler Begriff, Normalitären, demonstrativ ernst zu nehmen, führt nicht weit, weil eine demokratische Partei sie nicht in Politik verwandeln kann. Sie kann Frauen, Schwule, Muslime oder Schwarze nicht klein halten. Die alte Normalität war im Kern einfach nicht demokratisch. Wahrscheinlich sind deshalb alle großen Parteien auf der normalitären Seite der neuen Konfliktlinie autoritär. Und wahrscheinlich gelingt es deshalb seit Jahren keiner konservativen Partei, sich dort zu positionieren, ohne dem Ressentiment anheimzufallen. Also wir bestimmen, wer Nazi ist, und ihr seid alle Nazis, und irgendwie schafft es keiner, sich auf der Nicht-Nazi-Seite zu platzieren, der nicht unser Lied singt. Ja, ganz merkwürdige Vorgänge. Ja. Ja, wir waren vor zwei Jahrzehnten keine Demokratie. Läuft. Minderheiten lassen sich nicht klein halten. Ja, weil die Idee doch ist, dass wir alle Menschenrechte haben. Dass es nicht drauf ankommt, zu welcher Gruppe du gehörst. Dass wir kein Kastensystem haben. Ja, schon Opex. Die Annahme, dass die überhaupt jemand klein halten will, ist ja schon mal. Und dass das im Mainstream irgendwie so ist, dass man die klein halten will. Und was dieses Kleinhalten jetzt irgendwie beinhaltet oder so. Na, also ja. Reinhalten kann man eigentlich nur Männer unter 1,60. Okay. Ein Essay ja. Von Jonas Scheible, meine Damen und Herren. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, weil es ja vorhin viel irgendwie so T-Online, was ist das eigentlich? Steht hier nämlich oben drüber. T-Online gehört zu Ströer. Und Ströer, das sind die Herrschaften, die in den meisten Innenstädten, glaube ich, oder ja, in den meisten größeren Städten so die ganzen Werbetafeln vermieten für teures und Geld. War nicht Watson auch Ströer? Kann sein, also... Ich meine, mir, Watson wäre auch Ströer gewesen. Da hat mich auf jeden Fall schon mal jemand darauf aufmerksam gemacht, dass Ströer da jetzt so einiges tut. Und außerdem, wer zum Beispiel auch bei T-Online ist, ist diese besorgte Bürgerin, falls euch das noch was sagt. Die hat da auch irgendwas geschrieben. Ja, aber weißt du, klein halten. Lassen sich nicht klein halten. Ja, wenn die sich nicht klein halten lassen, ist es eine Sache so. Aber die werden ja regelrecht unterstützt in allem, was sie tun, weil sie zu einer Minderheit gehören und weil wir hier einfach gesellschaftlich, politisch sagen, weißt du was, ihr gehört zu einer statistisch kleineren Gruppe an in diesem Rahmen, in diesem Land. Deswegen geben wir euch Privilegien. Ja. Weißt du, das ist kein irgendwie Sturm auf die Bastille, das ist einfach nur so ein Ding von, ja, hier, ich gehe in die Politik, ich mache mein Ding und dann werde ich dafür sorgen, dass ich durch die Quote überall reinkommen will. Opex, du mit deinem Sturm auf die Bastille, du weißt schon, dass bei dem Sturm auf die Bastille es keinen wirklichen Widerstand gab, das Gefängnis unterbesetzt war, von Wärtern genauso wie von Insassen und dass es ein historisch überzogen dargestellter Umstand war und das gar nicht so heroisch war. Ja, das weiß ich. Da hast du es. Da hast du es. Eine Lehrstunde. Und die Bastille habe ich übrigens nur erwähnt, weil Festung Europa. Deus Vult. Danish Police Investigate Officer who hugged niqab wearing protester. Gut so. Ja, ne, weißt du, wenn du mit denen redest, bist du böse. Wenn du ihnen zu nahe trittst, bist du böse. Wenn du ihnen aus dem Weg gehst, bist du böse. Bist böse. Ja, Moment mal. Also, das Ding ist ja halt eben... Erstmal differenzieren. Nee, das Problem ist halt eben, dass diese Polizistin, wie auch immer, ja, damit quasi, also die Person hat ja gegen das Gesetz verstoßen. Und die Polizistin hat sich quasi auf diesem Bild sozusagen mit der... Da, also, du gehst ja auch nicht hin, wenn einer irgendwie was geklaut hat oder so und umarmst dann die Person einfach so nach dem Motto, ja, hast du gut gemacht oder so oder weiß ich nicht. Das ist einfach, also du umarmst die vielleicht, um zu gucken, ob sie irgendwo ein Messer hat oder so, aber nicht, also das ist halt merkwürdig so, ne? Also ist halt kein angemessenes Verhalten für die Polizei in dem Fall. Ja, aber da kommt dein ganzer Faschismus wieder zu Trage. Die einen wollen, dass die Polizei Leute umarmt und die anderen wollen, dass die Polizei rumschießt. Und du bist auf der Schießereiseite. Und die anderen, die Guten, die sind auf der Umarmungsseite. Ja, weil es ja nichts zwischen Schießerei und Umarmung gibt. Ja, wahrscheinlich. Weißt du was, wir machen einfach beide Gruppen glücklich, indem wir so Kugeln machen, die so umarmen. Ja. Auf umarmte Menschen muss geschossen werden, neues Gesetz. Nein. Oh ja. Gott. Also warte, wird mir hier gesagt, dass sie geheult hat, aus dem Weg gehen soll, und dass ich sie nicht umarmen darf. Ja, okay. Das war die geheult hat. Ja, gut. Eine weinende Protesterin in den Arm genommen. Der umarmt dann eine Polizistin, eine Muslima im Niqab und dann pfeife ich beiden hinterher. Hier haben wir von der Pew Research eine interessante Umfrage. Wenn wir etwas runterscrollen, sehen wir eine tolle Grafik, der wir Informationen über die Welt entnehmen können. Da haben wir es. Da wurde gefragt, ob man denn hier das Gesicht verdecken darf und ob das in Ordnung ist mit der Religionskleidung oder nicht. Und die einen meinten halt komplett verdecken, ne? und die anderen meinten nichts verdecken und die anderen meinten bitte nur das Gesicht nicht verdecken. Und das ist sozusagen die Charts im Westen, also nicht im gesamten Westen, aber sonst so ein Stück weit. Und da habt ihr den Salat. Also. Und blau ist, should be allowed to wear any religious clothing of their choosing. Und dunkelbraun ist, should not be allowed to wear any religious clothing. Und das hellbraune ist, At least some restrictions should be allowed to wear religious clothing as long as it does not cover the face. Also solange das Gesicht nicht verdeckt. Ich finde das faszinierend, weil da ja Deutschland quasi ziemlich nah dran ist an Frankreich und also die Unterschiede in Handhabung von Religion im Staat und in der Öffentlichkeit zwischen Frankreich und Deutschland könnte eigentlich gar nicht größer sein. Also ja. Gerade unter diesem Gesichtspunkt finde ich das faszinierend, dass es so ähnlich ist. Also. Und in Schweden haben viele versucht anzugeben, es sollte verboten sein, keine religiösen Kleider zu tragen. Sollte illegal sein, weil es ist. Hey, ich kann dich nicht zuordnen. Warte mal, willst du mir sagen, dass du generell nicht an irgendwelche Fabelwesen glaubst? Wormser FDP-Bundestagsabgeordneter stellt Strafanzeige. Ja, genau. Spitzel-App der türkischen Polizei, wow, okay. Ja, es hat jetzt wohl, also ich habe das jetzt nur von den Reden im Bundestag gehört von letzter Woche, dass wohl Erdogan irgendwie jetzt so eine, dass es jetzt so eine App gibt, wo irgendwelche Deutsch-Türken quasi andere Leute anschwärzen sollen, dass sie jetzt Staatsfeinde sind oder so, damit die dann bei ihrem nächsten Türkei-Besuch dann gleich verhaftet werden können oder so. Ziemlich krasses Zeug auf jeden Fall. Oh, der Erdogan, lupenreiner Demokrat. Und dieser Herr hier von der FDP, der hat eine Strafanzeige gestellt wegen, ich glaube, irgendwas mit Spionage oder so war die Begründung. Weil das ja quasi Leute sind, die hier in Deutschland ausländischen Nachrichtendiensten irgendwelche Sachen hier über andere Leute in diesem Land oder deutsche Staatsbürger oder so weiterleiten. Ja, das war das. Dann die Nummer hier mit der Pressekonferenz, ja. Von wem war das? Was läuft von Price? Ich guck mal. Ja, wobei ich da ja jetzt inzwischen auch gehört habe, also es geht darum, dass dieser Journalist abgeführt wurde, der Freiheit für Journalisten auf seinem T-Shirt stehen hatte. Das sehen wohl die Regeln der Pressekonferenzen auf Bundesebene so vor. Nee, ich habe gelesen, dass es irgendwie nicht daran gelegen hätte, sondern irgendwie im Vorfall sich noch ereignet hätte. Auf jeden Fall ist es eine dumme Idee gewesen, da jemanden vor Augen von Erdogan abzuführen und ihm praktisch da noch einen Freifahrtschein zu geben, sich einem zu grinsen. Ne? Guck mal, auf dem Foto im Hintergrund, da steht Erdogan und da steht auch Merkel so. Merkel und Erdogan. Gut beobachtet, OPEX. Ich sehe, die Qualität deiner Beiträge steigt ins Unermessliche. Bildbeschreibung. Grundstufe. Siebte Klasse. Da hängt sogar eine Türkenflagge. Was ist da los? Ist doch Deutschland. Ich würde jetzt hier nochmal den Price dazu einspielen, was er uns da gelassen hat. Tja, Erdogan in Deutschland. Der viel erwartete Staatsbesuch des türkischen Präsidenten hat ja jetzt stattgefunden. Er ist mit großem Tamtam in Berlin im Schloss Bellevue empfangen worden, mit einem Galadiner. Konnte auch eine Rede halten. Es ist alles schön beflaggt worden für ihn. Ja, das kann man sich jetzt einfach mal vor dem Hintergrund, wie der deutsche Außenminister empfangen wurde in der Türkei, hatte ich ja mal drauf angesprochen, halt nicht sehr pompös, sage ich jetzt einfach mal. Kann man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also es gehört sich ja eigentlich für so einen Staatsbesuch, dass es halt auch mit so viel Tamtam und Pompösität einhergeht. Aber es ist halt umgekehrt, in der Türkei wird dieser Respekt nicht unbedingt gezollt. Leider. Ja, bei der Pressekonferenz hat ein türkischer Journalist ein T-Shirt mit einer Erdogan-kritischen Aufschrift getragen und ist auch direkt aus dem Saal entfernt worden. Ne? Großartigen Protest der Journalisten gab es daraufhin nicht. Ja, irgendwie haben die nicht sehr viel Zivilcourage, die Journalisten, was das angeht. Hier in dem Artikel wird halt auch drauf eingegangen, ja, dass es da halt nicht sehr weit her ist. Ja, es wird auch angesprochen auf, ja, dass es halt weniger kritischer Journalismus ist als mehr Hofberichterstattung, sage ich jetzt mal. Also das sind meine Worte jetzt. Ja, es ist schon peinlich, wie darüber berichtet wurde. Ja, einerseits wird es immer harte Worte, es wird kritisiert und oh, das darf gar nicht sein, aber ja, die Taten sprechen da dann doch eine etwas andere Sprache, ne? Hallo, ja, Small. Soweit der Small vom Band. Das war, glaube ich, auch. Oder war das von Mammon? Ich weiß nicht mehr. Nee, ich habe nichts mit Türkei angereicht. Okay. Ich gucke gerade mal, ob ich das in der Linie finde. Guck mal, hört man auch irgendwann irgendwas von Feministen wegen Nationalismus von Türken in Deutschland? Oder nicht? In dem Artikel wird nochmal Bezug genommen auf den Erdogan-Besuch. Und ja, wie das Verhältnis von türkischstämmigen Deutschen zu Deutschland ist. Und es wird hier halt postuliert, dass so Sachen wie ja, Kindergärtnerinnen, die ein Kopftuch tragen, werden nicht akzeptiert. Es wird immer noch gefragt, ja, wo kommst du denn her? Und so eine Antwort wie aus Köln wird nicht akzeptiert oder solche Sachen. Dass das quasi die Gründe wären, warum die Leute sich hier nicht heimisch fühlen wollen. Ja, das geht natürlich total am Thema vorbei, wenn man so Äußerungen hört wie, ja, das ist mein Staatspräsident, der hier kommt und ich will meinen Staatspräsidenten sehen. In einem Artikel habe ich gelesen, da wurde jemand gefragt, ja, bist du denn auch gekommen, um den deutschen Präsidenten zu sehen? Und da wurde halt nur müde drüber gelächelt, so nach dem Motto, so, ja, nee, ja, die Leute fühlen sich nicht zugehörig. Die haben ja auch ihre eigenen Anlaufstellen, ihre Migrantenverbände und, ja, ist halt sehr schwierig, ja, wenn die Leute sich ihr eigenes kleines, paralleles Gesellschaftsbild hier basteln wollen. Man kann die ja nicht dazu zwingen, irgendwie was anderes zu machen. Ja, deswegen ist es ja so schwierig mit der Integration. Das waren Price und seine Vögel. Ja, hier ein Bild-Zeitungsredakteur, denke ich mal, nach dem Profilbild zu urteilen, der hier schreibt, Erdogan-Anhänger skandieren vor Polizeiabsperrung, hier ist deine Armee, du bist unser Kommandant. Da hat sich das seine Armee bei echt verlaufen, ne? Ich weiß nicht, ey. Ich finde das gut, weil es gibt keinerlei deutsche Kultur, in die man sich integrieren könnte. Und deswegen ist es nur richtig und wichtig, dass jeder genau das auslebt, was er denn so gerne hätte. Und alles andere ist Nationalsozialismus, wenn man irgendwas kritisiert. Mit dem Rausschmiss des Journalisten. Regierungssprecher Seibert hat den Rauswurf des Journalisten aus der Pressekonferenz von Merkel und Erdogan verteidigt. Im Kanzleramt hatte der in Hamburg lebende türkische Journalist ein T-Shirt mit der türkischen und deutschen Aufschrift. Bla, wisst ihr ja. Und war in die erste Reihe gegangen. Das T-Shirt sei nicht das Problem, sagte Seibert der Bild am Sonntag. Es ging um eine Störung des Ablaufs. Durch die Aktion des Journalisten sei starke Unruhe entstanden. Also doch das T-Shirt oder was? Was nicht hinnehmbar gewesen wäre. Er habe deswegen veranlasst, dass Personenschützer den Mann hinausbringen. Ja, also doch das T-Shirt. Sorry. Das ist bescheuert. Aber wofür braucht er hier eine Armee, der Mann? Und warum fühlen sich die Leute wie eine Armee? Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, die fühlen sich etwas einsam dadurch, dass es stärkere kulturelle Unterschiede in Sachen Religion gibt und dadurch hast du ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl, wenn du dich sozusagen identifizierst mit dem starken Führer, dessen Politik du nicht abbekommst, aber den du sozusagen unterstützen kannst. Weißt du, das ist eher so ein psychologisches Ding. So, du bist dann in der Gruppe und die Gruppe ist so wichtig und du selber bist gar nicht so wichtig und jetzt bist du endlich mal wichtig, aber halt nur solange du in der Gruppe bist. Also, nun war aber doch diese Demo auch verboten eigentlich, wegen des mangelnden Sicherheitskonzepts der DITIB für den Bereich vor der Moschee. Jetzt sind dann aber doch die ganzen Leute gekommen und haben am Ende doch demonstriert und haben dann dabei im Endeffekt sowas wie Führerbefehl, wir folgen, gerufen. Was ich mich jetzt frage, ist, kriegt Campino überhaupt ein Visum für Köln, dass die Toten Hosen da ein Solidaritätskonzert gegen rechtsgerichtete Nationalisten machen können? Ja? Weil eigentlich Zeit wäre es, weil Wem bei den paar Deutschlandflaggen da in Chemnitz schlecht geworden ist, dem muss doch bei Sprüchen wie unser Kommandant, wir sind deine Armee und so viel Nationalfahnen und so viel Nationalismus doch erst recht schlecht werden. Genau. Aber nein, die Herrschaften waren lieber in Hamburg und haben dagegen die bösen deutschen Rechtsextremen mit über 10.000 Leuten demonstriert. Statt hier hinzugehen, wo es vielleicht mal wehgetan hätte. Also nicht im Sinne von körperlich, aber wo es vielleicht mal wehgetan hätte, dass man mal auf seine eigene paradoxe Sichtweise der Welt gucken muss. Und außerdem ist mir auch noch gerade aufgefallen hier, was wäre denn, wenn man so eine Demo in der Türkei machen würde und nicht für den dort existierenden Präsidenten sein würde? Weißt du, so in der Türkei eine Demo für Merkel, weißt du? So Sachen, ja. Das ist ja eigentlich nicht wirklich gut da. Ja, das ist ja, gehört sich nicht. Aber hier geben wir den Leuten die Freiheit, sich frei zu entfalten, zu entscheiden, was sie machen wollen. Und dann heißt es hier, nö, keine Kultur ist besser als eine andere. So, nö, das ist problematisch alles. Nein, doch. Oh. Ja, meine Güte, wir waren im Krieg Verbündete, du Idiot. Als ob wir uns so schlecht verstehen. Meine Güte. Jedes Mal dasselbe. Ist auch ein ziemlich krasser Rassismus, der so irgendwie mehrere Jahre zu spät kommt. So. Nur weil ich mit unserem Messer ein Foto gemacht habe, wurde er von der Bevölkerung ausgegrenzt. Diese Ausgrenzung konnte ich als deren Präsident nicht akzeptieren. Das war Rassismus. Oh. Alter, da muss ein starker Anführer sein, wenn er sagt, dass er, also da tropft die Stärke aus jedem einzelnen Wort raus. Ich dachte gerade wirklich, wir hätten gerade live zugeschaltet, so von Erdogan, weißt du? Was ist denn mit Leuten wie dem Can Dündar oder dem Deniz Yücel oder so, die nicht mehr in ihre Heimat können? Wegen dir. Was ist denn mit denen? Sind die nicht irgendwie auch ausgegrenzt? Bist du nicht auch dann irgendwie ein Rassist, Erdo? Ja, oder das auch einfach nur mal effektiver zu machen, was er da macht. China hat wesentlich mehr Einwohner und tut weniger Menschen, die Journalisten sind, ins Gefängnis sperren und es klappt mit der Zensur. Nur in der Türkei muss man wahnsinnig viele Leute ins Gefängnis werfen. Ich verstehe dich, warum man das so... Also, warum es so ineffizient dort ist. Also so, ich komme da nicht mit. So. China klappt es doch auch. Also ich, ja. IS-Terror, der Koran entlarvt den islamischen Staat als anti-islamisch. Somit Kopftisch, ja, Kopftisch, Kopftisch, Kopftisch. Nee, das ist jetzt vorbei, weißt du, da ist kein weiteres Gespräch irgendwie notwendig. Das ist jetzt geregelt. Also ich, ohne Scheiß, ich empfehle euch den Artikel zu lesen, der ist sehr interessant und der trifft den Nagel auf den Kopf, wenn auch nicht auf positive Art und Weise. Was ich aber vorausstellen möchte, ist, stellt euch die Überschrift vor, warum die NSDAP gar keine deutsche Bewegung war. Leitkulturelle Schriften entlarven Nazis als antideutsch. Frag ich mich, wie viel Zurechtbiegerei braucht das Ego? Und kann vielleicht ein zivilisierter Mensch auch für Barbarei Verantwortung übernehmen. Das ist so ein bisschen dieses so, das hat nichts mit nichts was zu tun. Ja, in der Regel wird es so definitiv nicht besser. So, es hat was mit was zu tun, es ist nicht der Untergang. Das heißt nicht, dass alles schlimm ist, wo Islam draufsteht, aber sozusagen, das hat nichts mit Islam zu tun. Es ist eine Apologetik, die an Realitätsverweigerung angrenzt. Also, ja. Und ich habe da eben im Vorbeiscrollen gesehen, eins der Argumente ist, dass im Koran steht, dass man keine Kriegsgefangene töten darf. Auf dem Niveau müssen wir echt diskutieren oder was? Unsagbar. Ja, das steht da drin, also sind die gar nicht islamisch. Schachmatt. Ist der Typ nicht irgendwie Engländer, dieser Chowdhury? Ich meine, ich habe diesen Namen schon mal irgendwo gehört. Ja, kann ja durchaus sein, dass die vielleicht vom Guardian oder irgendeinem anderen. Ja, ich glaube, das ist auch so einer, der ständig Beef mit diesem liberalen Moslem da, der diese Anti-Extremismus-NGO gegründet hat in England hat. Verdammt, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Also Tahir Chaudhry, Studium der Philosophie und Islamwissenschaften an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. Okay. So, Veröffentlichungen als freier Journalist, Produktion mehrerer Kurzfilme und Dokumentationen, Gründung des Online-Magazins Das Milieu, Hospitanzen bei Zeit Online, FAZ und Focus Magazin. Dann verwechsel ich den gerade. Ja, ja. Aber was du gemeint hattest, war die Quilliam Foundation, der Think Tank und, genau. Und der... Und der Herr Majid Nawaz, ja, genau. Das ist mir auch eingefallen. Ja. Oh, hier ist ein toller Artikel. Ich finde es klasse. Also in dem Artikel sind auch tolle Dinge passiert. Ich muss nur noch mal die genaue Stelle noch mal raussuchen. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wir sollten immer fragen, was ist eigentlich mit den ganzen deutschen Dschihadisten? Ja, ja. Gegen den Rassismus. Die Islamisten Ismail und Emre S. waren schon als Teenager auffällig, weil sie vor nunmehr 10 Jahren Polizisten in einen Hinterhalt locken wollten, um die Waffen der Beamten zu erbeuten. Damit beabsichtigten sie, US-Soldaten zu töten und als Märtyrer ins Paradies zu kommen. So notierten sie es in ihren Testamenten, die Eltern fanden. Die Staatsanwaltschaft erkannte damals kein politisches Motiv und ging lediglich wegen des Verdachtes des versuchten schweren Raubes gegen die Brüder vor. Okay, du möchtest einen Soldaten erschießen, um als Märtyrer ins Paradies zu kommen, und das hat kein politisches Motiv. So, ich habe ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie jung sie damals waren, wenn jetzt 13, 14 waren. Ich will auch nicht, dass man den Jungen das Leben ruiniert, weil sie dumm sind, und ich war selber als junger Mann auch sehr dumm. Und ich bin es jetzt etwas weniger, und irgendwann bin ich klug, in 30 Jahren oder so. Aber ich meine nur einfach so, kein politisches Motiv, Testament schreiben, Soldaten erschießen, später dem IS beitreten. Irgendwie Fehleinschätzung Behörden. So, irgendwie. In dem Artikel schreiben sie auch, dass es früher schwerer war, gegen Menschen, die sich dem IS anschlossen, etwas zu unternehmen rechtlich, dass es jetzt mittlerweile aber einfacher ist. Zum Beispiel hat man lange Zeit die Frauen halt nicht belangt, auch wenn Frauen eine direkte Rolle hatten. Also wenn du dorthin gereist bist, halt mit in dem Staat mit einvernommen, und das irgendwie naiv, blauäugig dumm ist, das anders zu betrachten. Aber ja, das haben wir eine Weile lang so gemacht, und jetzt wird es anders gemacht. Auf jeden Fall ist es so ein Artikel, wo du dir einfach nur denkst, meinefresse.org. Die Domain gibt es tatsächlich, gibt es mal ein in euren Browser. Schwarze Männer sind weniger religiös als schwarze Frauen, aber mehr religiös als weiße Frauen und Männer. Ja, vom Pew Research. Hier habt ihr die Zahlen. Das sind schöne Zahlen. So, jetzt bin ich fertig mit Husten, dann kann ich auch noch was dazu sagen. So. ja, genau, also wie man hier sieht, ist es wirklich stärker ausgeprägt, auch bei den, also es geht jetzt nur in Amerika, und also mir war schon länger klar, viele Leute, gerade so in Europa, wissen das, glaube ich, nicht so ganz, wie stark verwurzelt doch auf jeden Fall die Schwarzen in der Religion sind. Bei den Schwarzen ist es eher eher Protestantismus, bei den Hispanics ist es eher Katholizismus, aber ja, auf jeden Fall in der Regel mehr als bei der weißen Bevölkerung in Amerika, und bei den Schwarzen ist es sogar nochmal ein deutliches Stück mehr, und das ist dann auch der Grund, warum man dann so Sachen hat wie in 2008, was glaube ich, dieses Referendum in Kalifornien quasi gegen die schon legalisierte Gleichstellung in der Ehe von Homosexuellen, die ja dann quasi gekippt wurde per Volksentscheid und dann der Volksentscheid per Gerichtsbeschluss wieder gekippt wurde. Aber da hatten sich ja auch viele Leute gefragt, wie das denn sein kann, dass irgendwie der Obama da gewählt wird Und parallel dann dieses Gesetz, die Ehegleichstellung dann da irgendwie scheitert. Und das kann halt eben sein wegen vielen Leuten in den Minderheiten, bei den Minderheitengruppierungen, die nicht besonders progressiv sind, auch wenn die Progressiven das gerne so hätten, sondern ziemlich religiös und davon halt eben auch ihr Weltbild stark prägen Ja, lassen. Ja. und dieses highly religious, das ist da ganz, ganz kleiner grauer Text, den sieht man nicht ganz gut. Das sind in die Kategorie fallen Leute, die sowohl irgendwie jeden Tag beten, zu diesen Messen gehen, ja, und mit klarer und überzeugter Sicherheit sagen, dass es Gott gibt. Okay? So, und da sind dann 83% schwarze Frauen drin und 70% Männer. Schwarze Männer. So, das ist Das ist schon schon echt krass. hoch. Ist schon sehr hoch. So, wo ist denn eigentlich hier die Minderheit von Atheisten da? Warum bekommt die irgendwie nicht, weil sie Atheisten sind und eine Warum werden die nicht Minderheit irgendwie eine gefragt, ob die Plattform? Highly Atheist sind oder wie? Heilig. Sie sind klar davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Ja. Ja, nochmal Thema Religion. Das war auch letzte Woche Thema im Bundestag. Habe ich natürlich sehr interessiert verfolgt. Die AfD hat hier einen Entwurf eingebracht zur Änderung des Grundgesetzes. Dazu muss man sagen, Änderung des Grundgesetzes, dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat und im Bundestag, also jede Menge Stimmen. Das geht meistens nicht nur mit der Regierung alleine. Also da brauchst du auf jeden Fall auch die Opposition dafür, die dem auch zustimmen muss. Ja, aber das siehst du ja, Chris, hier, die AfD will das Grundgesetz ändern. Die will uns an die Menschenrechte. Ja, das ist sogar komplett richtig, was du gerade sagst, OPEX, denn sie wollen tatsächlich ein Recht einschränken. Und zwar gab es oder gibt es vielmehr einen noch nie angewandten Passus im Grundgesetz, der sich mit dem Verwirken eines Grundrechts auseinandersetzt. War mir auch noch nicht so bewusst. Das ist wohl dieser Artikel 18, wie hier auch steht. Und da drin sind halt eben geregelt so Sachen wie Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und ich glaube noch irgendwas, was mir jetzt nicht mehr einfällt, aber die beiden waren auf jeden Fall dabei. Wenn man die jetzt benutzt, um quasi gegen den Staat vorzugehen, gegen die demokratische Ordnung in Deutschland, dann soll man halt diese Rechte verlieren. Also es hat noch nie geklappt, hat noch keiner seine Rechte verloren, deswegen. Aber prinzipiell würde das quasi bedeuten, wenn man jetzt eine Zeitung hat oder so und dann irgendwie schreibt, hier, wir brauchen Kommunismus oder so, dass dann ja, jemand beigehen könnte und sagen könnte, so, ja, hier, das ist ja jetzt quasi, eure Zeitung machen wir jetzt dicht, mit der Begründung halt, dass eure Pressefreiheit jetzt nicht mehr gilt, weil ihr ja damit hier gegen die Sachen vorgehen wollt. Und die AfD wollte jetzt mit diesem Gesetzesänderungsentwurf, wollten sie erreichen, dass die Kategorie Religionsfreiheit in diesen Katalog der Grundrechte, die man verwirken kann, nach diesem Artikel 18 mit aufgenommen wird. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass es da im Bundestag mal wieder eine große Debatte darüber gab, was Religion im Staat darf und macht und so weiter und so fort. Die ging, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so. Und ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal keine Ausschnitte, war auch ein bisschen viel Bundestag in den letzten Wochen. Deswegen fasse ich nochmal so die Kernpunkte zusammen aus meiner Sicht, die da so bei rübergekommen sind. Zum einen wurde das Ganze verteidigt mit den Worten, dass es ja, also dass die Religionsfreiheit wird ja abgewogen gegen die anderen Freiheiten, was ja soweit auch richtig ist. Und dann haben sie da halt dieses Beispiel gehabt von der Beschneidung und meinten dann allen Ernstes, das wäre ein gutes Beispiel mit der Begründung, dass ja quasi der Bund zwischen Gott und den Juden und den Muslimen, der dann mit dieser Beschneidung halt irgendwie gemacht wird, der wiegt dann natürlich höher irgendwie als die körperliche Unversehrtheit, was die dafür sehr vernünftig hielten oder derjenige, der das gesagt hat, was ich aber für absoluten Schwachsinn halte, weil Alleine schon dieses Postulat eines Verbundes mit Gott irgendwie ist ja nun einfach nur ein Glaubenssatz und hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und genauso kann man natürlich dann in Zukunft auch bei allen anderen Sachen sich irgendwas daher fantasieren, warum das dann jetzt irgendwie angebracht ist, damit das dann irgendwie Bilderverbot im Koran oder was weiß ich nicht, was dann die Kunstfreiheit einschränken muss unbedingt oder so. Also da sind der Fantasie, glaube ich, dann keine Grenzen gesetzt, aber die Herrschaften meinten dann, das wäre dann richtig abgewogen zwischen den verschiedenen Interessen der Stelle. Und dann haben sie auch noch in so einem von wegen, haha, AfD, was ihr da redet, das stimmt ja alles wieder überhaupt gar nicht. Haben sie dann noch das Beispiel gebracht von einem Sikh, also so jemandem mit Turban, der wohl in Deutschland gerne auf die Helmpflicht verzichten wollte, und weil er halt einen Turban trägt und dieser Mann hat nicht recht bekommen, also die Straßenverkehrsordnung hat in diesem Fall halt seine Religionsfreiheit überwogen. Und das wurde dann natürlich auch so verkauft, so nach dem Motto, es ist alles in Ordnung in Deutschland und das wäre vollkommen plemplem und überhaupt nicht richtig, dass irgendwie die Religionsfreiheit alles irgendwie übertrumpfen würde, weil wir haben ja diesen Typen, der einer verschwindend kleinen Minderheit angehört, ohne Zentralrat, ohne Leute in den Medien, ohne ewiges Gemecker bei jeder Sache irgendwie, dass das Dritte Reich wieder ausbricht oder so, ne? Dem haben wir jetzt gesagt, hier, zieh gefälligst seinen beschissenen Helm an. Und das ist dann irgendwie so der Grund, warum alles prima ist und okay ist mit Religionsfreiheit und es da überhaupt gar kein Problem gibt und so weiter und so fort. Also ja. Ja, okay. Oh mein Gott. Da habt ihr es. Also AfD, bitte. Also ab und zu kommen da bessere Beiträge als von anderen Mitgliedern des Bundestages. So, aber manchmal kommt da halt einfach genau dasselbe Zeug, aber in Blau raus. So. Ja gut, Das das, ist was ich jetzt dargelegt habe, waren natürlich jetzt die Redebeiträge von den anderen Parteien. ja, okay. Das verstehe ich schon, aber. OPEX? Nun. Hat ihn einer gemutet? Irgendwie ist er mitten im Satz abgebrochen bei mir gerade. Vielleicht ist seine Internetleitung explodiert oder so, keine Ja, Ahnung. vielleicht. Ja, aber auf jeden Fall ja. Ich meine, klar, dieser Gesetzentwurf bringt gar nichts, schon allein deswegen, weil das auch noch nie angewandt wurde. Das ist ja ein vernünftiger Einwand. Aber klar, es hat auf jeden Fall mal wieder gut gezeigt, was so die anderen Parteien halt denken, wie der Zustand in Deutschland so ist und wie man sich das dann halt hinredet, irgendwie, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat und alles irgendwie mit rechten Dingen zugeht und irgendeiner erklärbaren Ordnung irgendwie folgt, obwohl es ein, also meines Erachtens nach, und ich schaue ja auf diese Themen schon seit einigen Jahren, das ist also meines Erachtens nach einfach nur der vollkommenen politischen Opportunität und Willkür irgendwie unterlegt von den Bereichen irgendwie, wo mit denen man es halt machen kann und mit anderen Bereichen, wo man dann irgendwie schlechte Presse hat oder so, wo man sich dann nicht ranwagt, wo es dann zu heiße Eisen sind und das beeinflusst es eigentlich mehr als irgendwelche rationalen Abwägungen irgendwie, was irgendwie fair wäre oder gerecht wäre oder Grundrechte von Leuten in diesem Land hier irgendwie schützt oder so. Ja. Ja, das schwingt ja immer dieser kindlich naive Gedanke an die Steuerbarkeit der Welt irgendwie mit. So. Es wäre ja theoretisch schön, wenn es so geordnet und so mit Plan alles wäre, aber es ist halt eher so eine Affenbande, die Scheiße auf sich wirft und hin und wieder hat einer die Oberhand. Also. Und wir sind alle im Weltraum. Ja. Ich hatte ganz kurz einen Internetausfall. Habe ich irgendwas verpasst? So. Nö. Okay, gut. Sonst Killing kannst Free. du dir hinterher anhören. Ja, ne. Killing Das Free, Töten der Alter. freien Rede, Gatestone-Institut. Nee, Gatestone ist ein bisschen rechts, so konservativ, aber die zeigen hier in dem Artikel eine interessante Entwicklung auf über die politische Strömung des kulturellen Islamofaschismus, wie er versucht, das Bild des Islames im Westen, naja, ein bisschen zu verändern. Und gewisse Strategien werden natürlich dazu verfolgt. Und es ist eher irgendwie ein bisschen spooky, wenn du dir das anguckst, aber nicht too spooky für uns natürlich. Und ja, Gateson ist auf jeden Fall immer ein Blick wert, wobei halt auch immer so ein bisschen Geschmäckle mit dabei ist. Das, da müsst ihr immer ein bisschen drauf achten. Aber ja, die Ideen sozusagen von dem Verbund, wie man mit der Medienstrategie ja, das, die PR des Islams ein bisschen rumreißen könnte, wäre eine Kampagne im Fernsehen, und man sollte aber auch die Öffentlichkeit generell, so Public Transport, in Bussen und in Bahnen, Magazine, Zeitungen irgendwie so ein bisschen danach schauen, dass man halt die Botschaft rausbringt, dass der Islam gar nichts mit Terror zu tun hat. Und man will Talkshows arrangieren, die in wichtigen Key-TV-Channels in US, in Europe ja, kommen sollen. Also sowas wie in ZDF oder so, oder PBS, so irgendwie. Dann will man 10 lectures per year in each country, universities, unions, and suggested important centers, wäre dann Antonio Adorno Stiftung und die Humboldt-Universität und halt irgendeiner Gewerkschaft. Dann will man auch ein paar Schulen besuchen und ja, Universitäten. Moment mal, Ebel. Also Amadeo Antonio Stiftung und irgendeine Gewerkschaft, also wie wir letzte Woche gelernt haben, sitzen die ja bei mir in Hannover hier in dem Gewerkschaftshaus, die Adorno-Stiftung. Also. Ja, aber man will alles durchweg. Also man muss die Arbeiter, die Studenten, die Menschen, die Fernsehen gucken, die Menschen, die Bus fahren, die Bahn fahren, die in Innenstädten rumlaufen, die Zeitung lesen, die will man alle erreichen. Und man will auch einige Leute naja, in muslimische Länder holen, vorzüglich sollen die dann mit Intellektuellen, Politikern, Medienfiguren und Religious Scholars, also Religionsgelehrten, interagieren, also Western Activists, die dann sozusagen die Speerspitze der Kampagne hier dann darstellen. Und man will eine einstündige Dokumentation darüber drehen, wie die Islamophobie im Westen auf die Muslime halt, how it impacts Muslims around the world. Und man will solche Sachen gerne in der BBC, Channel 4, PBS, ZDF halt sehen. Das ist dann gut für den Islam. So, ich frage mich immer so, wenn du schlechte PR hast, denkst du, dass es schwerer ist, einfach dafür zu sorgen, dass die Ereignisse, die die schlechte PR machen, aufhören? Oder dass du eine Medienkampagne brauchst. Und da wundere ich mich immer so, wie man, ja, wie man da auf den grünen Zweig kommt. So. Aber ja. Ich würde sogar vielleicht in eine Stufe weitergehen und sagen, dass das auf diesem Nährboden wächst, davon, dass das Private ja politisch ist. So dass das, was die Leute da so für sich denken, das ist nicht okay, ja. Denn die Gedanken des Einzelnen, die sind höchst problematisch und die müssen alle erweitert werden durch das, was dir da Leute von oben sagen, denn die wissen ja, was gut ist. Ja, wenn sie sagen, der Islam ist gut, dann ist der Islam gut, egal was passiert, egal was Islam macht, egal was Leute im Namen des Islams machen, egal wer was denkt und wo was steht. So, verstehst du, wie ich meine? Das Ding ist auf jeden Fall, es wird interessant, wie sozusagen der Fallout davon ist. Also wenn dann sozusagen man das tatsächlich sehen kann, wo es in den Medien auftaucht. Ihr habt es bei uns zuerst gehört und wir werden euch informieren, wenn die Medienkampagne dann ausschenkt, sozusagen. Apropos Medienkampagne, ja, Google launches new effort to flag upsetting or offensive content in search. So, die werden halt einfach Sachen weiter ausbreiten und dir schon vorhelfen, deine Gedanken zu filtern, bevor... Ja, dazu kommt jetzt nochmal der Preis vom Band. In dem Artikel hier geht es um das neue Content Moderation System, was Google halt jetzt im Moment aufzieht. Tatsächlich haben die das schon seit Dezember letzten Jahres eigentlich in Nutzung. Und das funktioniert einfach folgendermaßen, dass halt ja, eine kleine Armee von irgendwelchen Leuten sich Sachen händisch raussucht und dann mit Flags versieht. Das hat jetzt noch nicht direkt Konsequenzen, sondern das wird zu einem späteren Zeitpunkt dann in den Suchalgorithmus eingebaut werden, sodass, also wenn jetzt etwas geflaggt wird, das zwar noch bei den Suchergebnissen nicht irgendwie nach unten geschoben wird oder so, aussagegemäß, ja, ob das so stimmt, weiß man auch nicht so genau. Aber der Plan ist halt auf jeden Fall, dass der Algorithmus das dann in der Zukunft quasi nach unten schiebt oder gar nicht mehr anzeigt. Ja, also geplant sind halt auch Sachen wie, wenn jemand nach Fake News oder falschen Sachen googelt, dass dann zwar die Sachen angezeigt werden, aber zusätzlich nochmal irgendwie, ich gehe mal davon aus, eine Wikipedia-Seite oder ein anderer, der als nicht fake eingestuft wurde, Artikel direkt an die Seite geschoben wird. Ja, dass man das halt zusammen sieht. Und ja, es ist halt interessant, wie sich das entwickelt, ja, weil gerade wenn es um politische Sachen geht oder irgendwelche Sachen, die halt Auslegungssache sind, ja, da ist es halt von den Marschbefehlen der Angestellten und von der politischen Neigung der Angestellten halt auch abhängig, ob die es jetzt flaggen oder nicht flaggen. Und wenn die es jetzt flaggen und das später im Algorithmus drinsteht, ja, wird das dann nochmal überprüft oder nicht? Ja, bei bestimmten Sachen sieht man halt, dass es schon Schlagseite hat, ja, politisch jetzt schon. Ja, wenn man zum Beispiel halt irgendwelche Sachen über Obama oder sowas sucht, mit Kenia oder sowas, das wird sofort geflaggt und wird auch direkt in Kontext gestellt. Aber andere Sachen, wenn es halt darum geht, hier alle Weißen sind irgendwie ja inbred, also sind halt incestuös oder sonst irgendwas, solche Sachen werden halt nicht geflaggt anscheinend. Ja, hat diese Seite mal selber untersucht hier. Ja, und andere Sachen, die offensichtlich fake sind, wie ja, wer hat Stufen erfunden, wer hat Hausaufgaben erfunden, ja, da sind halt auch irgendwelche Fake News oder Fake Artikel, die halt weiterhin in der Suchmaschine ganz oben stehen und ja, es lässt halt einen daran zweifeln, wie sinnvoll das Ganze ist, ja, und ob das nicht auch wieder aus der von irgendwelchen Diversity und Inclusion Beratungsfirmen herrührt und nicht halt wirklich von wirklich Hand und Fuß hat die ganze Angelegenheit. Ja, muss mal warten, wie sich das weiterentwickelt. Ja, weiß ich, wenn das YouTube-Flagging zum Qualitätsmerkmal wird, ne? Dass die Leute dann spezieller das suchen oder so. Du meinst, dass es so sich gegenläufig auswirkt, oder was? Möglicherweise. Glaube ich aber eher nicht bei der, also wenn du schon siehst, wie Leute Content auf YouTube entdecken, glaube ich, dass dann halt die Sachen, die sie nicht wollen, werden so untergepflügt, dass die Leute die möglichst dann nicht zufällig finden. Also stell dir einfach mal vor, das würde nach dem Motto auch irgendwie in der Bibliothek gemacht werden. Ja. So, dann heißt es, ja, guck mal hier, wir haben so eine Auswahl an Büchern, du kannst alles anschauen, was du willst, wenn wir es dir erlauben. So, du kannst alle möglichen Sachen fragen, alles Mögliche anschauen, aber nicht wirklich alles anschauen und nicht wirklich frei sein damit. Das wäre doch schade. So, zumindestens. Da würden doch Leute zurecht hingehen und sagen, hey, guck mal, was soll denn das? Ihr versprecht mir hier Freiheit und die Möglichkeit, mich so zu entwickeln und zu bilden, wie ich es kann und möchte. Und dann bevormundet ihr mich und sorgt dafür, dass ich mich irgendwie euch dann so füge. Ja, dann hat man halt dann einen Konflikt da von Interessen. Also es könnte sein, dass es den Sportsgeist ein bisschen weckt, habe ich so gedacht, aber es muss natürlich nicht sein. Ja, Quality Raters. Das ist auch ein ganz schwieriges Heroes, oder? Ist doch dasselbe Konzept wie diese Heroes damals. Vor einem Ding. Jahr ungefähr war das doch. Ja. Ja, Die das Startseite ist halt echt jammlich, weil du ein abstraktes Konzept hast von Hate Speech, welches eigentlich so gesehen eine generische Form von Blasphemie ist, also wo du halt das, was man früher unter Blasphemie verstanden hat, also Gotteslästerungen so, jetzt aber nicht mehr nur auf Religion bezieht, sondern generell auf Ideologien, die diesen Mechanismus verwenden. Sprich, alle Ideologien, die so einen autoritären Mechanismus verwenden wollen, greifen halt zu dem. Und ist egal, ob du jetzt die Guten oder die Schlechten spielst. Ja. So, wenn du dich dazu entscheidest, Hate Speech zu implementieren, dann hast du es zu definieren und die Definitionen sind immer dann so, weißt du, mit einem fetten Bias zu der eigenen Gruppe. Und sonst würde es ja heißen, was? Dass jeder alles sagen darf oder halt niemand nichts sagen darf. Ja, geil. An dem Punkt würde ich schnell einhaken. Das Lustige ist ja immer, es das heißt, Kulturmarxismus ist so ungenau definiert. Ja, wo ist denn die Bewegung, die verbieten möchte, dass Kulturmarxismus irgendwo praktiziert oder gemacht wird? So eine Bewegung gibt es nicht, die das verbieten möchte. Hate Speech wiederum, was viele Konzepte verwendet, die auf Intersektionalität zurückzuführen sind, die auf Postmodernismus zurückzuführen sind. Solche Konzepte werden angewendet, um Inhalte zu bearbeiten und Hassgesetze, also Hasssprachegesetze zu verabschieden. So, da finde ich immer, ist so die Diskrepanz zwischen, eine Bewegung ist an der Macht und macht was, man hat einen Begriff und kritisiert sie, und dann kritisiert man den Begriff, obwohl ja, was passiert denn in dem Moment? Also, ja. Also wer Hate Speech ergründen will, muss verstehen, dass durch Dämonisierung von Ideen schon Hate Speech im Endeffekt seine Effekte entfaltet. So, dass du nicht da ansetzt, wo jemand schon was Gemeines sagt, sondern dass du bei dir schon anfängst, Hate Speech zu implementieren und zu verstehen, hey, guck mal, das hier irritiert mich und das hat mich nicht zu irritieren, ich will mich gut fühlen. Und dann, wenn Leute diesen Gedanken weitertreiben, kommen wir alle bei Bradburys Fahrenheit 451 an, wo wir die Feuerwehr haben, die dann Bücher verbrennt, die Leute emotional in Lagen versetzen, die sie nicht fühlen möchten. Ja, toll, aber niemand hier würde jetzt irgendwie klar zu Bücherverbrennung durchgehen. Aber trotzdem stört es die Leute nicht, wenn es im Internet gemacht wird. Weißt du, wenn tonnenweise einfach Webseiten gesperrt werden, wenn Daten einfach entfernt werden, wenn sie gelöscht werden, ja, dann ist das ein kleinerer Skandal, als wenn diese Daten genommen werden und mit denen dann zum Beispiel ja Analyse betrieben wird. Ja. So, das ist seltsam. Man kann sich über beides aufregen. Man sollte sich über beides aufregen. Ja, das ist. Mann. Das ist echt, ich bin nochmal auf die sogenannten Google Search Quality Raters eingegangen. Also, es sind wohl über 10.000 Menschen, die das halt weltweit für Google machen. Und nochmal der Hinweis, dass halt die zwar die Sachen flaggen, aber dass es noch nicht direkt Auswirkungen hat, sondern erst in einem späteren Schritt in den Algorithmus implementiert werden soll. Und hier haben wir auch einen Link zu den Guidelines, die 200 Seiten lang sind. Falls sich da jemand mal das durchlesen will, ist auf jeden Fall interessant, was da teilweise drin steht. Diese Guidelines, Alter. Ich habe mal mich mit mehrfachen so Papers zu Hate Speech Erkennung beschäftigt, so im Rahmen meines Studiums, und dann hieß es halt, ja, wir haben uns einfach zusammengesetzt, so mit drei Leuten, und wir haben dann jemanden aus dem Feld genommen, so eine nicht radikale Feministin, die hat uns dann zugestimmt, und ja, hier, so. Und dann schaue ich mir das an, was von allen Seiten als voll böser Rassismus und Sexismus gelabelt wurde, und das war weder noch, das waren einfach nur Aussagen, die entweder entfernt wurden, weil die Datenbank so angelegt wurde, oder sie waren positiv und negativ zu bestimmten Themen, die dann als Sexismus und Rassismus gelabelt wurden. Aber ich habe mich schon davor irgendwie gestresst gefühlt gehabt, so, oh, das wird gemeine Sprache werden. Aber umso mehr ich davon gesehen habe, desto mehr habe ich verstanden, hey, guck mal, so schlimm ist es nicht. Es ist okay, geht. Man passt sich an. Sorry, weiter. Tja, nicht nur Google, sondern auch Facebook hat ja so ein Content-Moderation-System. Da hatte ich ja auch schon mal einen holländischen Artikel darüber aus dem Volkskrant hier vorgestellt. Da geht es aber wirklich um Hardcore-Stuff, ja, also wirklich, ja, Kinderpornos und irgendwelche Ermordungen und Happy Slapping, halt alles, was man sich so vorstellen kann, was wirklich ekelhaft ist. Und wo man aber wirklich sagen kann, da ist es auch in Ordnung, dass solche Sachen gelöscht werden sollen. Ja, und Facebook hat halt über 7.500 Leute, die das weltweit machen. Und ja, bei denen ist halt das Problem, dass die mit so viel harten Sachen konfrontiert werden, dass sie da halt wirklich psychische Probleme von bekommen. Die halten in der Regel nur ein paar Monate durch. Ja, die nehmen sich Alkohol mit auf die Arbeit, damit die überhaupt den Arbeitstag durchstehen können. Und ja, in Amerika hat jetzt eine Dame, die wohl 9 Monate lang das durchgehalten hat und psychische Probleme davon bekommen hat, jetzt Facebook verklagt, dass die halt zumindest mal, also entweder die Arbeitsbedingungen verbessern sollen, wo man sich fragt, wie sollen das gehen, oder halt ja zumindest einen Fonds einrichten, wo Geld bereitgestellt wird für die medizinischen Kosten der Behandlung von diesen Leuten, die dann tun müssen. Ja, ist halt ein ziemlich harter Job, kann ich mir vorstellen. Ich würde mir das auch nicht den ganzen Tag angucken wollen. Ja, aber ich meine, unterschreibst du dann nicht auch irgendwie für, dass du Sorry, aber genau, weißt du, so in so einem Bereich will ich mal wirklich arbeiten. Ne? Ich meine nicht, dass es leicht sei. Ja, du wirst mit sehr viel Daten konfrontiert und das ist halt ein ziemlich anstrengendes Ding. Einfach Information Overflow generell. Ja, aber umso länger man sich diese Sachen anschaut, egal wie krass sie sind, desto mehr psychologisch pendelt man sich darauf ein, wenn man halt eben in der Lage ist, das professionell zu machen. Weißt du, wenn du als Müllmann arbeitest und du findest den Gestank voll schlimm, da kannst du nicht irgendwie deinen Arbeitgeber dann irgendwie sagen, hier, gib mir irgendwie, sorg dafür, dass der Müll gut riecht. Ja. So, wenn du dich selbst freiwillig dazu meldest, diese Sachen durchzugehen, dann kannst du schon irgendwie erwarten, dass es schlimm wird. Oder du sorgst dafür, dass es dich nicht stört. So, aber du kannst nicht beides aufrechterhalten. Das geht nicht. Naja. Hier haben wir mal wieder unser Lieblingskünstlerkollektiv, die Grimme-Preisträger von Peng. Nee, waren das Peng oder der politische Schönheit, die den Grimme-Preis da bekommen hat? Den Karlspreis. Ich glaube, es war Peng. Ja. Ja, also aus Protest gegen Überwachungstechnik hat ein Künstlerkollektiv deutsche Pässe gefälscht und nach Libyen geschickt. Möglicherweise dienen sie zur illegalen Einreise. Ja, die haben da irgendwie Bilder miteinander verschmolzen, um die Biometrikfilter irgendwie auszutricksen und so. Ich denke mal, das ist wie immer bei Peng großes Blabla und nichts Wirkliches dahinter. Man möchte wieder nur eine Diskussion anstoßen, indem man irgendwie Straftaten vortäuscht. Das Spielchen kennen wir, von denen ja langsam ich erinnere nur an Deutschland geht klauen. Ja. Jetzt halt Pässe. Und sie rufen natürlich auch zur Nachahmung und zur Unterstützung dieser Kampagne auf, die irgendwie nach Libyen zu schicken, damit die Leute dann damit illegal irgendwie einreisen können. Yay! Das sind unsere Friedenspreisträger und unsere Künstler. Tja. Hier hat sich ein Herr zu Wort gemeldet, der sagt, dass es nicht in Ordnung ist, dass Menschen mit Eigentum Geld verdienen und dass man generell keine Profite mit dem Besitz eines Hauses machen sollte, dass das halt verboten gehört. Und ich frage mich, ob da irgendwie ein Geschichtsbewusstsein vorhanden ist, aber das Problem ist, dass der Mensch nicht sonderlich motiviert ist, irgendwas zu machen, wenn er keinen Profit erwirtschaften kann. Und wenn die Mietpreise hochgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Häuser ausgebaut werden und neue Häuser gebaut werden, weil man Geld verdienen kann. Wenn man jedoch da einen Deckel vorschiebt, dann nimmt man dem Markt den Anreiz, dort Geld zu investieren und dann verschlechtert sich die Wohnsituation. So reformerische Bodenreform kennen wir zuhauf aus vielen Ländern. Es geht jedes Mal nach hinten los. Jedes Mal macht man die Reform rückgängig. Und es ist halt irgendwie so, so die ewig Gestrigen, die irgendwas fordern, was sich vielleicht so ohne drüber nachzudenken ganz nett anhört. So, ich wünsche auch jedem, dass er eine Villa hat und alles. Darum geht es mir nicht, aber du kannst es gibt ja Wohnungsspekulation, das ist ja richtig, ne? Wenn er, ich habe das mitgekriegt, dann stehen halt Straßenzüge leer oder so. Das sind einfach leer stehen. Und das ist natürlich verboten, richtigerweise zum Beispiel. Ja, überhaupt, also ich sag mal so, Spekulation mit den Werten der Grundstücke und so ist nochmal was anderes als Mieteinnahmen. Ja, und man fordert hier den Verbot von Mieteinnahmen, man darf keinen Profit damit machen, dass man Dinge besitzt, weil das per Definition des Autors Feudalismus ist. Punkt. Also er will, also... Ja, grundsätzlich sehe ich ja da sogar einen Punkt, weil es werden halt Menschen geboren, aber der Planet ist im Endeffekt schon verteilt. Das kann ja auch nicht richtig sein. Weißt du, was ich meine? Nein, aber du musst halt Menschen auch einen Anreiz geben, Leistung zu erbringen. Ja, aber das muss ja nicht, muss ja nicht auf der Schiene unbedingt sein. Ich verstehe schon, dass das gerade jetzt, wenn man guckt, was Wohnungen im Moment kosten, dass die Leute halt sich Sorgen machen, wo sie morgen wohnen sollen, wenn das so weitergeht. Dass das natürlich auch der Politik unserer Regierung geschuldet ist, hier halt immer mehr Mieter in die unteren Preisbereiche halt reinzubringen, sozusagen. Erstmal, indem man Agenda 2010 den Leuten das Geld mehr oder weniger wegschmilzt und dann auch noch hunderttausendfach Konkurrenz im gleichen Mietsegment einführt ins Land. Ich kann verstehen, dass sich Leute da Sorgen machen und dann vielleicht auch solchen Heilsversprechungen nachlaufen. Obwohl ich ja halt die Geschichte davon, dass der Markt alles regelt, ist für mich die andere Seite dieser Medaille. Also ich sehe eine Lösung in der Mitte nur. Ja, das stimmt ja, aber ich meine, es ist ja schon so, dass wir gar nicht offensichtlich genug Anreize bieten den Investoren, dass genügend Häuser gebaut werden. Das ist ja also, schon das ist halt seiner Seite zu stark gekippt. Ne? Mhm. Das ist halt das Ding in Ländern, wo du halt das gesetzlich regelst, dass du weniger mit Häusern verdienen kannst und mit Wohnungen. Dort hast du in der Regel Wohnungsarmut, Notraum zu hohe Mieten. Und in den Ländern, wo du sozusagen Profit erwirtschaften darfst, geht der Profit, also geht halt die Miete in der Regel runter. Und das ist halt jedes Mal irgendwie dasselbe. Und in Deutschland haben wir ja schon Gesetze, die sozusagen Anreize geben, nichts zu investieren in den Häusermarkt. Und da ist halt irgendwie so, ja, die Preise sind oben, weil man den Markt behindert, das zu tun, wofür er da ist. So. Also, ja, wenn es ein Problem gibt, dann wird es eine Lösung geben und diese Lösung ist halt irgendwie Ware oder Dienstleistung. So. Und wenn du dich damit einmischst, dann muss das ganze System ja sich noch mit an dich anpassen, so, also an dich als der Staat, so der das dann regulieren will, gemeint, wisst ihr? So, und dann ist da halt einfach noch ein weiteres Gewicht da und das ist schwieriger damit zu balancieren als ohne. So, ne. Ja, so wie ist mein Foto. Ich hatte das, ich hatte ja auch einen Artikel zu Hambach eingereicht. Ich denke mal, so. Worum es da geht, wird jeder mitbekommen haben. Mittlerweile ist die Sache halt immer noch nicht komplett aus der Welt geschafft, ja, weil die Aktivisten halt weiterhin stark zu ihren Prinzipien stehen und den Wald weiterhin besetzen. Andere Aktionen werden auch gefahren. In dem Artikel geht es halt auch darum, dass sehr viele Mitarbeiter von RWE und Polizisten und so weiter halt auch privat bedrängt werden. Es kursieren halt Fotos von Nummernschildern, von Autos mit Hinweisen, dass man da doch vorsichtig sein sollte, was man damit macht, in Anführungszeichen. Da spielt auch wieder unsere altbekannte Webseite Indie Media eine Rolle. Dann gab es eine Aktion, dass die NRW-Staatskanzlei von 30 Leuten quasi, ja, ich werde jetzt nicht sagen, gestürmt wurde. Die sind halt ins Foyer eingedrungen, haben da ein paar Zelte aufgebaut, sind wenige Zeit später dann auch wieder abgezogen. Ja, da wird wirklich ein sehr riesiges Tamtam drum gemacht. Und der Chef von RWE, der beschwert sich halt auch zu Recht über so Aktionen wie, ja, es kann doch nicht sein, dass hier Mitarbeiter, die nur ihre Arbeit machen, irgendwie im Privatleben bedrängt werden. Ja, und ja, dass halt die Leute mit Fäkalien beworfen werden, das haben die Gesinnungsjournalisten ja auch irgendwie relativ selten erwähnt in ihrer täglichen Berichterstattung vom Hambacher Forst. Ja. Also es geht wirklich über ein Maß hinaus. Ja, menschenverachtend, unglaublich, was die Aktivisten da machen. Ja, und da geht es schon gar nicht mehr darum, was ist denn mit dem Wald, ja, und macht es überhaupt Sinn mit der Braunkohle, ne, was ja ein Kompromiss war, der schon politisch in jahrelanger Verhandlungen ausklamüsert wurde. Ja, und die haben nicht mal irgendwie Mitleid gegenüber eigenen Leuten, ja, die sich dabei verletzen, ja, also es ist schon wirklich sehr schlimm, was da passiert, ja, da zeigen sie sich echt von ihrer besten Seite. Ja, es sind auch am Wochenende wieder Nägel in die Bäume geschlagen worden am Hambacher Forst, weil sie merken jetzt langsam, dass ihnen die Besetzung halt, dass das irgendwann zu Ende sein wird und jetzt kommen dann so wunderbare Sachen. Das mit den Nägel in Baum schlagen, das ist ja, also wenn du den Baum dann fällst, dann wird der Nagel zu einem Geschoss, der relativ einfach Menschen töten kann. Und zu diesem Nägel in den Baum schlagen fällt mir immer Gamergate ein. Weil in Gamergate, da gab es ja auch die ein oder andere Unannehmlichkeit für spezielle Personen, so die zum Beispiel Mail bekommen haben, wo dann irgendwie ein totes Eichhörnchen drin ist oder eine Spritze, die abgebrochen war. Und die Medien haben sich ja darauf beschränkt, nur darüber zu sprechen. Und ich finde das wichtig, dass man solche Fälle benennt und auch hier mit dem Hambacher Forst mit den Nägeln in den Baum schlagen, dass man das benennt. Generell finde ich aber, dass man schon ein Stück weit in der Umweltdebatte sich nicht nur auf Nägel im Baum beschränken sollte. Genauso wie man sich bei Gamergate nicht nur darauf hätte beschränken sollen, dass Leute merkwürdige Post bekommen hat. Also das ist so generell. Also ich finde auch, man hätte da ein bisschen genauer hingucken sollen. Und zwar habe ich letzte Tage so einen Rückblick irgendwo gesehen, da ging es um Wackersdorf. Und Wackersdorf haben sie ja auch irgendwann mit der Polizei dann dieses Aktivistencamp niedergerissen. Und die hatten irgendwie so 35 Hütten oder sowas gebaut. Das ist damals aber alles vom Fernsehen begleitet worden. Und da haben die Leute, da ist eben hingeguckt worden tatsächlich. Ne? Und das ist eben das, was mir so ein bisschen fehlt oder was ich ein bisschen auffällig finde, dass so Detailberichte da in der Beziehung ein bisschen fehlen. Ich habe den Eindruck, vielleicht habe ich auch nicht genug hingeguckt, weiß ich nicht genau. Wie seht ihr das? Ja, das ist halt in Deutschland einfach die Energiepolitik, die wir jetzt haben, ist einfach so drei Fragezeichen. So, wir machen Atomausstieg, wir haben Kohle. Ich weiß nicht, kann man vielleicht Atome ein bisschen behalten, zukunftsorientiert gucken, dass man es irgendwann abschaltet, wenn man es technologisch hinbekommt. So, ich weiß nicht. Mir geht es jetzt nicht um die Aktivisten dort im Hambacher Forst, wirklich gar nicht. Aber halt generell Energiepolitik ist bei mir in Deutschland einfach nur so drei Fragezeichen. So, was weiß ich, warum man das so macht? Das ist eine Sache, aber wenn man genauer hinguckt, dann gibt man den Leuten eben auch die Möglichkeit, sich selber eine Meinung vernünftig zu bilden und zu sehen, ob das noch gerechtfertigt ist, was die da zum Beispiel machen. Ne? Also das finde ich, sieht man ja auch, die Methoden haben sich schon ganz schön geändert. Ne? In Wackersdorf meinetwegen haben sie zwei Hütten gebaut, aber sowas mit den Nägeln wäre denen, glaube ich, nicht in den Sinn gekommen. Oder Schottern, wie das hieß damals, mit dem Atomtransport. Dass sie da die Gleise praktisch beschädigen wollten oder sowas. Das ist ganz schön krass. Ne? Ja. Polizei Dortmund hat sich doch angeblich ein bisschen zu wenig Leuten um so eine Nazi-Demo gekümmert. Und hat ein paar Tage auch gebraucht, um eine Anzeige an den so einen Parolenschreier da rauszugeben. Und hat sich jetzt auf Twitter aber mit einem angelegt, der das eben ein bisschen bemängelt hat, beziehungsweise der hat wohl auch die leicht beschimpft, indem er der gesagt hat, die Dortmunder Polizei wäre ein lachhafter Haufen. Ja, fand ich jetzt auch nicht so richtig gut. Ob das dann strafrechtlich relevant sein kann, keine Ahnung. Ist ja irgendwie ein bisschen unpersönlich, so Haufen, aber die wollten sich das nicht gefallen lassen und haben dann irgendwie gesagt, sie geben das an die Staatsanwaltschaft weiter. Und dann hat sich der Böhmermann eingeschaltet und hat so nach dem Motto, glaube ich, gesagt, für die Anzeige an den Nazi brauchte 5 Tage und für die Anzeige an den Twitterer 5 Minuten. Das hat natürlich irgendwie mit dem Medium auch zu tun. Ne? Aber der Vergleich hat natürlich dann schon getroffen, dann haben sie erstmal die Fresse gehalten. Ich finde es aber trotzdem nicht so ganz in Ordnung, jetzt meine Meinung dazu, da an der Polizei so rumzukritisieren. Vielleicht waren sie zu wenig, aber das glaube ich eigentlich nicht unbedingt. Und während so einer Veranstaltung die Leute rauszuholen, die was Falsches sagen, halte ich auch für vielleicht nicht so richtig den Königsweg. Ja, also wir hatten uns da ja ein bisschen was von angeguckt und das sah halt echt so aus, als hätten sie da mitten in der Nacht das irgendwie aufgezogen. Also ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Polizei dabei war. Es war wahrscheinlich so eine Hauruck-Aktion, damit man sowas halt auch machen kann. Ne? Und, Ich hab's nicht gesehen. Ja, es sah auf jeden Fall nicht nach einer richtigen Demonstration aus, die jetzt irgendwie angemeldet ist mit Gegendemonstrationen und irgendwelchen Ketten von der Polizei oder so. Da war eigentlich weit und breit keiner zu sehen. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich so eine Hauruck mitten in einer Mitternachtsaktion irgendwie gewesen sein. Um das halt normalerweise melden die Sachen schon an, aber manchmal ein bisschen kurzfristig, das stimmt schon. Und überhaupt durchzukriegen natürlich. Ne? Also, ist auch nicht so, passiert da auch nichts bei oder so. Vielleicht haben sie ein paar Parolen geschrieben, die verboten waren. Aber genau das ein Punkt war hier noch, dass irgendwie beim Stadion Einsatz, wenn ein Spiel ist halt in Dortmund, dass da deutlich mehr Polizisten eben auffahren als in so einem Fall. Ja, ich denke auch, weil das nicht so ein Hauruck-Ding war halt. Ne? Also ich meine, es kann damit zusammenhängen, aber vielleicht waren es auch nicht so viele oder so, dass das nicht nötig war. Offensichtlich ist aber außer diesen diesen Parolen doch noch nichts mehr passiert. Was ist denn das Problem überhaupt? Ich weiß gar nicht, warum ihr da so rumdifferenziert. Okay, das, was Jan Böhmermann hier macht, das Whataboutism, und damit ist es vorbei. So. Ja gut, ich weiß aber auch auf jeden Fall nicht, warum man überhaupt irgendwelche Kapazitäten darauf verschränkt. Das ist genauso ein bisschen das Problem wie mit unseren Journalisten. Also wenn einer von denen irgendwie zu hören kriegt, dass er Teil von der Lügenpresse ist, dann wird auch sofort alles gestoppt und nur noch darüber gesprochen. Anstatt dass man sich irgendwie darüber unterhält, was irgendwie wichtig wäre. Aber und deswegen halt als Polizei das irgendwie dann so zu machen, so nach dem Motto so, oh nein, da hat uns einer als Haufen bezeichnet. Jetzt müssen wir aber sofort immer wieder die Härte des Rechtsstaats hier auffahren. Das kann aber so nicht stehen bleiben, weil wer weiß, was da noch alles passiert. So. Ja, kein Plan. Also finde ich. Ja, fand ich auch auf jeden Fall unnötig. Also diese persönliche Befindlichkeit in dem Fall könnte man vielleicht mal hinten an den anstellen sollen oder so, ja. Eigentlich sind die Polizisten auch nicht so empfindlich, kenne ich jedenfalls nicht so, weil denen doch dauernd irgendwas in den Kopf geschmissen wird. Hier gibt es eine schöne Grafik, die uns zeigt, wie viele Menschen an den freien Markt glauben, ja, wie viele dort Vorteile sehen und wie das wahrgenommen wird, wenn eben der internationale Handel weiter angekurbelt wird oder nicht. Interessant sind halt die Unterschiede zwischen Emerging Advanced Economies, also sozusagen den Tigerstaaten, die dabei sind, sich halt zu industrialisieren, deren Lebensstil halt sich stark verbessert durch den Handel, und ja, halt das in den, sagen wir mal, schon reicheren Nationen der Fall ist und halt in den USA. Ich finde es einfach interessant, wie das sozusagen das Make-up der Gesinnung ist in Sachen freier Handel für freie Bürger. Da habt ihr es. Die USA haben die größte Vergrößerung der Air Force seit Ende des Kalten Krieges, um sich für einen konventionellen Krieg mit China oder Russland vorzubereiten. Und da rüsten sie jetzt auf, was teuer ist. Machen die auch nicht seit gestern, oder? Sich vorbereiten auf China? Ja, also. Machen die schon ein bisschen länger, ne? Ja, ein nicht so schönes Thema, und zwar die Ausbeutung von Bodenschätzen in afrikanischen Ländern ist ja generell, ja, problembehaftet, sagen wir es mal vorsichtig gesagt, weil da einfach Arbeitsbedingungen herrschen, die extrem schlimm sind und diese Bodenschätze halt, ja, entweder lokalen Warlords ziemlich viel Geld zur Verfügung stellen, dass sie ihre Machtbasis damit behalten können, oder im Fall von Kongo halt, ja, der ganze Staat ist halt ziemlich korrupt. Ja, ich sag's mal vorsichtig. Und hier geht es einmal um Kobalt. Kobalt ist ja ein, ja, es ist keine seltene Erde, aber es ist sowas Ähnliches. Zählt nicht zu den seltenen Erden, ist aber halt auch eine Sache, die für elektronische Geräte und vor allem für Batterien sehr, sehr wichtig ist. Was halt zu der interessanten, ja, Konstellation führt, dass halt gerade die Leute, die sehr viel auf so Sachen wie ja, Umweltschutz und Arbeitsrechte und so weiter halt bedacht sind, ne, die halt die Technologie auch nutzen und diese technologischen Trends vorantreiben, halt was das angeht, so ein bisschen, ja, nicht so ganz drauf achten. Da gab es jetzt eine Dokumentation drüber, die habe ich mir noch nicht angeguckt, ich habe mir nur diesen Artikel durchgelesen, aber die kann man sich vielleicht mal geben, aber gut, ich meine, Bodenschätze in Afrika, da weiß man ja eigentlich genau, worum es geht. Und interessant finde ich in dem Kontext auch, dass halt diese Goody-Goody-Firmen wie Apple halt wirklich da Programme aus PR-Zwecken fahren, die wirklich lächerlich sind, ja, irgendwie, die machen, die trainieren, also Thema Kinderarbeit, ja, die trainieren Kinder, dass die nähen können oder Handys reparieren können oder, ja, Friseurkurse machen können. Ja, und da haben die jetzt schon mit ganzen 100 Kindern dieses Programm gestartet. Ja, also wir reden über den Kongo. Ja, das sind einige Millionen. Ja, ein sehr trauriges Thema. Und ja, muss man mal schauen. Wenn China jetzt ja ihre Entwicklungshilfestrategie überarbeitet, ja, dass sie nicht nur Industrieförderung machen, sondern auch auf solche Sachen, zumindest auf dem Papier, achten wollen. Vielleicht kann China ja das machen, was Europa die letzten Jahrzehnte nicht geschafft hat oder schaffen wollte. Ja, man Wunschdenken vielleicht, aber wer weiß, ne? Ich habe gehört, dass es in Südamerika mit dem Lithium so ähnlich aussieht. Es ist zwar nicht so giftig und so, das Zeug, aber das ist auch irgendwie nicht endlos vorhanden. So. Das ist mal. Alles ist endlos vorhanden. Das Universum ist groß, wir müssen nur Raumschiffe bauen. Ein Drittel der weltweiten Autoflotte könnte mit Lithium-Ionen-Batterien fahren. Dafür wäre genug Zeug da, mehr nicht. Ja, das mit so Berechnungen. Ich habe die früher sehr geliebt, aber okay. Viele von denen haben sich als Humbug herausgestellt. Und irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, dass du Humbug sagst, aber das mit dem, der Ressource ist da und da zu Ende. Das hörst du permanent und da wäre die genaue Berechnung. Okay, die Japaner hatten ja auch seltene Erden gefunden letztens und so. Klar, da geht es immer nochmal. Ja, und halt auch der wissenschaftliche Fortschritt. Großbritannien hat, als sie ihr Empire hatten, große wissenschaftliche Anstrengungen unternommen, zu gucken, wo es noch Kohle gibt, damit auf jeden Fall die Macht durch die Kohle gesichert ist. Ja, und dann Technik hat, ist das so also ein Ding. Ne? Also, und dann hatte man Öl. Und ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, dass es ausgeht, aber sozusagen die Angst, dass es ausgeht, da bin ich auf die Berechnung gespannt und halt verweist darauf, dass ja halt es in der Vergangenheit halt nie irgendwie was so ausgegangen ist. Das ist wirklich. Ist nur eine Ausnahme, sozusagen. Ja. Ja, wir leben 1984 oder wir erleben 1984. Der Text ist auf jeden Fall eine eindeutige Leseempfehlung. Und es geht um um das Kavanaugh-Hearing. Das hat es ja sogar mehrfach in die Tagesschau gebracht. Ja, im Endeffekt geht es um die Nominierung von einem Kandidaten für einen Supreme Court in Amerika. Und das ist ein Republikaner und die Demokraten wollen den quasi schassen. Und die ganze Sache hat wirklich Ausmaße angenommen, die wirklich extrem sind. Generell ist sowas bei einem Nominierungsprozess gar nicht vorgesehen, so ein umfangreiches Hearing und so weiter und so fort. Aber für jeden Nominierten werden die Regeln immer wieder geändert. Ja, da wer sich dafür interessiert, kann ja mal die Ginsburg Rule googeln. Da kann man noch ein bisschen Hintergrundinfos dazu bekommen. Ein Rabe. Ja, und der Artikel beginnt damit, dass er erstmal sagt, so ja, wir leben halt in dem technologischen Zeitalter, wo wir überall überwacht werden und wo man mit Handys alle möglichen Sachen aufnehmen kann und so weiter. Aber darüber hinaus ist es halt eine sehr gute Zusammenfassung von den ganzen Sachen, die dort passiert sind in diesem Hearing und vor dem Hearing passiert sind. Und hier sagt er zum Beispiel, in Orwell's World of 1984 Oceania, there is no longer a sense of due process, free inquiry, rules of evidence and cross-examination, much less a presumption of innocence until proven guilty. Ja, instead regimented ideology, the supremacy of state power to control all aspects of one life to enforce a fossilized idea of mandated quality. Warps everything from the use of language to private life. Und da geht er halt anhand von diesen Beispielen, die 1984 dem Roman von George Orwell gezeigt werden, einmal durch, wie sich das auf diese Hearings anwenden lässt. Ne? Also es gibt halt keine Verjährung mehr, es gibt keine Unschuldsvermutung mehr, Beweise spielen keine Rolle, Details spielen keine Rolle und Aussagen spielen auch keine Rolle, weil ja, wenn man sich den Fall mal genau anguckt, es geht im Endeffekt darum, dass vor 36 Jahren ein sexueller Übergriff stattgefunden hat von einem damals 17-Jährigen an einer damals 15-Jährigen. Und die ganze Sache ist im Rahmen von einem psychiatrischen Termin, der vor 6-7 Jahren stattgefunden hat, irgendwie tiefenpsychologisch festgestellt worden von dem damaligen Psychiater. Und jetzt spielt das auf einmal eine Rolle. Also wer da an Parteipolitik denkt, der liegt wahrscheinlich richtig. Es gibt auch keine Rechte für die Angeklagten mehr, ja, weil der Kavanaugh, der wird ja von allen Seiten beschuldigt, dies und das getan zu haben und egal was er sagt, das wird ihm ja gar nicht mehr abgenommen. Und Ja, in 1984 gibt es sogenannte Truths, ja, also Wahrheiten. Und diese Wahrheiten bestehen nicht mehr in objektiven Wahrheiten, sondern nur noch in denen, die halt der staatlichen Linie entsprechen, und nur diese Wahrheiten werden akzeptiert. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung für die ganzen Sachen, auch wer sich nochmal für ein paar Details interessiert, die es nicht in die Tagesschau geschafft haben. Interessante Artikel und ja, der Bezug auf 1984 ist nicht allzu weit hergeholt tatsächlich. Dazu dieses Recovery of Suppressed Memory ist überwiegend pseudowissenschaftlicher Bullshit, der aus irgendwelchen Gründen in den USA sich hält Mehr ist es gar nicht. und zum Beispiel in den moralischen Paniken um die Kindertagesstätten und ja, Teufelsrituale hatte man auch mit dieser Methode sehr viele Leute beschuldigt und auch einige Leute verurteilt. Und es ist eine höchst umstrittene psychologische Methode, die zu Recht den Titel pseudowissenschaftlich halt trägt. Also, Also ja. das ist natürlich total extrem und ja, steht da total unter Anklage. Aber ich würde mir wünschen, dass man in Deutschland auf die Auswahl der höchsten Richter auch mal ein bisschen genauer gucken würde. Also so finde ich es natürlich auch zu extrem, aber dass da nämlich Leute drin sitzen, wie die Bär oder so, ja, Ah, die Bär das. ist klasse, die kümmert sich um die Demokratie. Mit Progressiven haben wir in Deutschland kein Problem, SJWs sind in Deutschland kein Problem. Ja, Wir genau, es ist aber auch haben. überhaupt nicht öffentlich verhandelt oder abgehandelt worden oder so, was mit diesen Leuten ist Ja, oder wer das macht oder wer das ist überhaupt und was das für Leute sind. So, die kriegen dann zwar ihre Berühmtheit durch die Urteile und sowas, aber vorher ja nicht. wir haben nur die Progressiven im Ja. Obersten Gerichtshof, aber die haben keinen Einfluss. Wir vertun unsere Zeit. Warum regen wir uns nur immer auf? Also ich verstehe es gar nicht. Was ich aber auch nicht verstehe, ist ja der Morning Bird, late all, also bist du ein Frühaufsteher oder ein spät zu Bett gehe, und dazu soll es jetzt einen Bluttest geben. Das wäre sehr interessant. Ob das eventuell dann auch mal in Policies Anwendung findet, weil halt manche Menschen halt, ja, eher später gerne länger wach sind und manche Leute halt gerne früh aufstehen, und ich finde das ziemlich interessant. Und ich warte aber halt noch, bis es da noch mehr gibt. Also, weil ich habe es mir nur ein bisschen angeguckt und ich weiß zum Teil nicht ganz genau, wie es jetzt funktioniert. Und ich, ja, aber es soll einen Bluttest geben. So, da habt ihr es. Ja, und hier haben wir ein Paper, was sich damit beschäftigt, wie man den menschlichen IQ etwas erhöhen kann. Und Jod zum Beispiel fehlt vielen Menschen in der Nahrung. Und Jodmangel verursacht ja ein IQ-Defizit. Und eine von drei Personen auf der Erde leidet an einem Joddefizit. Und wenn man dieses beheben könnte, würde man eine, ja, 1 Billion, eine Milliarde IQ-Points freisetzen, was man wahrscheinlich so vom Einschlag auf die Wirtschaft vergleichen könnte mit dem Internet. Und in dem Papier werden diverse andere Möglichkeiten besprochen, wie man IQ steigern kann. Und es werden manche ja, medikamentösen Möglichkeiten vorgeschlagen, so Nootropics, die aber halt auch ziemlich umstritten sind, und halt andere Möglichkeiten wie eben das Jod. Und generell ist es halt interessant, das ist genauso wie mit Brillen. Es gibt einen Haufen Menschen auf der Erde, die keine Brille haben, die halt in Ländern leben, wo es halt einfach nicht so weit her ist, mit dass du eine Brille trägst. Und der Schaden dadurch ist auch, was war es, 227 Billionen, also American Billions, deutsche Milliarden, an Produktivität, die Das finde ich verloren in solchen geht. Statistiken immer ein bisschen vorsichtig. Ne? Ha? In solchen Berechnungen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ne? Hast du mir Ja. vorhin gesagt? Ja. Muss man auch sein, aber Ja. generell kann man halt relativ viel rausholen mit ein paar einfachen Lösungen, und das wäre halt interessant. Also mir hat das Paper Also, gefallen. Abel, du willst mir sagen, dass dann halt eine Milliarde an IQ-Points freigesetzt werden kann? Ja. Bei Wird jedem alle. Bürger auf der Welt. Du Marxismus nicht Ah, verstehen, ihn verstehen. Dann willst du mir sagen, dass mein IQ 1 Milliarde und 90 ist? willst du mir. Eine, die drei Personen hat einen Jodmangel und wenn du die Menschen hochrechnest und jedem von dem Jod gibst, dann werden gesamt von allen zusammengetragen 1 Billion freigesetzt. Also. Jod für Obex. Okay. Also ja, hast du Jodmangel? Das sind die sogenannten Idioten, die den Jodmangel haben. Idioten, ja. Die mit dem Stupor, weißt du? Das ist genau das Wort an, ja. Das Wort hat schon das Wort Jod drin, ja. Das ist genauso wie mit dem lieben Übergewicht. Ab einem BMI von 30 ist jeder weitere BMI-Punkt ein IQ-Punkt weniger. Wir haben eine Fettleibigkeitsepidemie im kompletten Westen. Bis was war's? 2030 wird erwartet, dass die Hälfte der Menschheit übergewichtig ist. Wir werden dümmer, weil wir zu fett sind. Und ja, ich finde sowas interessant. So. Ja, da habt ihr es. Und Modafinil wird auch besprochen. Kommen wir nun zum interessantesten Teil. Eine Fettaktivistin, Fett-Positivity-Movement-Tante ist einen Marathon gelaufen, ist den Weg gegangen. Und es ist ein sehr interessantes Stück Artikel. Und also wenn man aus dem Archivlink rausgeht, sieht man auch oben ein Bild von ihr und unten sieht man auch ein Bild. Die Frau ist definitiv plus 30 BMI, wird damit auf jeden Fall 13,5 Jahre weniger Lebenserwartung haben. Mindestens 5 Jahre bevor sie stirbt, wird sie eine hart scheiß Zeit haben. Dadurch, dass sie dauernd Schmerzen hat, sich nicht bewegen kann, etc. Das ist das Gegenteil davon, einen chronischen Durchfall zu haben, eine hart scheiß Zeit. Ja, ja. Und auf jeden Fall hat sie hier stolz davon erzählt, wie sie in 12 Stunden und 20 Minuten mit 3,5 km/h einen Marathon gegangen ist. Und ich habe mir gedacht, yes, gute Frau. Also erstmal Respekt, dass sie es gemacht hat, aber sie hat sich darüber beschwert, dass die Menschen sie nicht so gut behandelt haben, weil sie ihr geraten haben, abzubrechen. Weil ein Teil von den Leuten, die den Lauf organisiert haben, länger bleiben mussten wegen ihr. Das geht ja auch total auf die Gelenke mit dem Gewicht. Ja, also der Witz ist ja, mit so einer Fettleibigkeit steckt ja eine Bodybuilderin in ihr, die halt aber das ganze Fett tragen muss und sie ist aber sehr langsam und sie hat relativ viel Muskelmasse, aber die verwendet werden muss, um halt den einen oder anderen Sack Kartoffeln mitzuschleppen, den man sich angefressen hat. Also, nichts gegen dicke Menschen. Ich habe in der letzten Zeit auch zugenommen, da ich jetzt Vater bin und irgendwie das so ein bisschen mich durcheinander gebracht hat. Aber ich meine nur, es ist nicht gut, dick zu sein. Rechnet euren BMI aus. Wir müssen von Stuttgart nach Berlin laufen. Und ich habe keine Lust, dass da irgendjemand ankommt und 3,5 km/h macht. Wir müssen da 8, ja. 9, 10 km/h locker easy tun. Ich laufe aus Heidelberg, ja. Was sind jetzt Nein, Stuttgart. Warum fängst du immer mit diesem Bundesministerium des Inneren an, Ebel? Das ist doch. Brauche ich doch nicht. Manche Frauen haben jedenfalls keine wackelnden Brüste. Und deswegen hat Epic, glaube ich, Epic was, auch innerhalb von wenigen Stunden das schlimme Geschwabbel dann weggelöscht. Wieder aus dem Spiel verbannt, aus Fortnite, das sie im Update drin hatten. So hey, hast du in der Realität schon mal Brüste wackeln oder wippen? Oder so sehen? Nee, also. Oder dass du bei Fortnite einfach aus dem Flugzeug rausfliegst und irgendwo dann landest, so, das ist sehr realistisch. Das ist. Ja, okay. Mhm. Nee, das muss aber realistisch sein. Oder ja. Ich meine, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass abgesehen von der Mechanik des Spiels selbst, so ist es. Ach, The Verge, Alter, nein. Nimm dein Jod, Kind. Also 1 Milliarde IQ-Punkte auf mich ist besser als auf The Verge, ja, weil da kommt halt mehr bei rum. Zahlreiche Leute die anhaltenden Sexismusdebatten von der Meto-Bewegung bis zur Gamma-Garte auch in der Gamesbranche Wirkung. Alter, Colgate und Gamma-Garte, ne? So. Wenn du nicht gleich aufhörst. Gleich. Meto-Bewegung, Alter, was denn das? Ja, und das ist sozusagen zum Thema, wir wollen ja keinem was wegnehmen. Dass ein exponiertes und erfolgreiches Unternehmen wie Epic Games umgehend auf Kritik reagiert und dabei in Kauf nimmt, andere Kunden zu verärgern, ist jedenfalls alles andere als selbstverständlich. Ja, weißt du, Gamers sind död, Scammers sind nicht deine Zielgruppe, Kunden zu verärgern. Alter. Wir haben sie noch geschrieben, dass es jetzt auch eine Weile sein kann, dass nicht alle Klamotten passen oder so, dass es ein bisschen Effekte gibt mit den Anziehsachen. Alles nur für die SJWs. Was gegen wackelnde Brüste haben. Ja, das waren die kundenverärgernden Affen für heute. Denkt immer dran, ein Bruchteil ist nie alles, nie das Ganze und so. Und seht zu, dass er in den Wald kommt. Ja. Ein Ast ist nicht ein Baum, das ist klar. Lasst euch nicht genderns und passt auf euch auf. Sonntag noch. Aber ja, hallo. Und meidet Normalitäre. Ja, die Normalitären sind unser Unglück. Ja. Die Normalitären normal. Also ich bin Normalitäre Bewegung. Ich bin Normalist, Stufe 2. Ich bin Normanne. Weißt du, einfach wie wir immer sagen, einmal mit Normalos, ja. Schaut auf euren BMI. Wir müssen nächstes Jahr von Stuttgart nach Berlin laufen. Jeden Tag ein Marathon. Ihr müsst euch jetzt anfangen vorzubereiten. Also Eddie, du hast doch gesagt, dass ab BMI 30 laufen. Und du hast BMI ausrechnen, BMI runterholen, Lauftraining. Wir müssen Berlin einnehmen im nächsten Jahr. Bitte bereitet euch vor, geht in den Wald und geht trainieren. Liegestütze, joggen. Vom Stuttgarter Bahnhof aus losfahren. Vom Stuttgarter Bahnhof aus losrennen nach Berlin und Berlin erstürmen. Das ist auch Teil meiner russischen Kultur, nach Berlin vorzudringen. Ja, also. Um den kulturmarxistischen industriellen Komplex auszuschalten, ein für alle Mal. Und eine Mauer um Berlin zu bauen, ich sage es euch. Stuckungsspiel zerschlagen! Und dann sind wir die mit dem Affen tanzen. Ich sag's euch. Kahane hat dann einfach so einen fetten Hebel bei sich unterm Tisch, weißt du, so Kulturmarxismus, der ist dann auf angemacht, ne? Und kommt Abel hin, macht so aus. Und dann so, ah, nein. Na, der rote Knopf. Ja, macht's gut, Leute. Ciao, bis nächste Woche. Geht in den Wald.